Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Und die Welt ist voller Essen und darum reden wir heute Abend auch über Essen, was sowieso eins meiner Lieblingsthemen ist, über Essen zu reden. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich lade euch ein, anzurufen und zu erzählen darüber, was ihr esst und vor allen Dingen, wo ihr eure Lebensmittel herbekommt. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen, das ist der Hendrik Haase, der Wurstsack, so heißt er im Internet. Warum heißt du eigentlich Wurstsack? Das ist eine super Frage. Ja, ne? Also ich sah irgendwie mit 16 auf einer, ich glaube, auf einer Couch. Ich habe damals noch, damals nachts immer Pommes gemacht. Wir haben diese Homeshopping-Geschichten geguckt, ja? Und Pommes gemacht. Ihr wart und bekifft, gibst du. Nein, ich habe immer schon Craft Beer getrunken. Ja. Schon vor 20 Jahren. Nee, und dann als Craft Beer noch in kleinen finnischen Clubs aufgetreten ist. Genau. Ja, nee, dann habe ich einfach, Wurst fand ich, ist ein geiles Wort, Sack ist geil, es ist super aggressiv und es ist irgendwie, alle müssen aber auch trotzdem irgendwie lachen und dann. Und irgendwann gibst du halt irgendwie so einem Politiker so eine Visitenkarte, steht das drauf und dann sagt er das. Kann das nicht so ganz glauben und dann freust du dich aber, dass er das trotzdem sagen muss. Wurstsack, okay, gut. Und das fand ich immer schon ganz gut. Also warum immer alles so scheiße ernst nehmen? Ja. War damals schon geplant, dass du dich um Essen kümmerst? Gar nicht. In deiner Zukunft? Also ich habe, wie gesagt, ich fand Kochen, also Kochen im Sinne von Frittieren. Ich hatte meine Frittierphase. Hattest du eine eigene Fritteuse? Ja. Geil. Zwei sogar. Ich hatte eine kleine, es gibt diese ganz kleinen, wo du eigentlich auch Fondue drinnen machen kannst. Und die habe ich auf mein Fahrrad geschnallt und dann, weißt du, zu Kumpels und dann habe ich immer geil Pommes gemacht. Also ich war immer schon so der Typ, ja. Sehr geil. Ich habe auch Spaghetti-Fressen organisiert. Das waren so Sachen, wo wir uns echt so Kumpels treffen. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, pro Mann irgendwie eine Packung Spaghetti gerechnet und habe dann Bolognese dazu gekocht, damals noch mit diesen Fix-Dingern. Ey, ich war irgendwie 15, 14. Ja, aber immerhin, also irgendwie muss man ja anfangen. Und dann habe ich einfach massenweise, haben wir das Zeug gefuttert und dann bin ich da irgendwie vielleicht reingerutscht. Aber so richtig ernst nehme ich das ja erst seit, wo ich dann sage, ey, jetzt, da will ich mal was wissen, nehme ich das erst seit Ende meines Studiums, wo ich dann irgendwie angefangen habe, so zu gucken. Ich habe immer so mit Amnesty viel zu tun gehabt, ich habe immer so NGOs, fand ich irgendwie geil, irgendwas noch neben dem Studium zu machen und irgendwie, ich habe Design studiert und dann war immer so ein Ding, ey, du willst mit dem Ding so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich will die Welt retten oder so, aber du willst ja irgendwas Sinnvolles machen und ich fand das immer ein bisschen all einfach nur irgendwie alles in Neon und dann sich über so eine Schriftart freuen, die man jetzt da irgendwie total neu gefunden hat. Und da fand ich das halt cool, irgendwie so Themen zu suchen. Und da kam irgendwann diese Wurst daher und dann war auf einmal natürlich jetzt diese Verbindung zu Wurst. Stört mich nicht, aber es ist nicht nur Wurst. Also ich finde, wie gesagt, Brot geil, ist ein tolles Thema. Bier ist auch super spannend. Ich finde halt diese rudimentären Sachen. Also mir reicht irgendwie so ein Abendbrotstisch und den mal so durchzuchecken, dass der geil wird, weißt du, und dass ich da irgendwie wirklich das Beste dann da liegen habe. Das finde ich cooler, als wenn ich mich irgendwie mit Schäumchen beschäftige oder was weiß ich, irgendwie so eine gehobene Gastronomie. Kannst du das denn? Was, Schäumchen? Schäumchen und Schäumchen kann ich. Ich habe sogar dieses Omas Sahnesiphon, ne? Da kommt irgendwie oben das Gas rein. Ja, genau. Dann machst du pff, und wenn du keine Sahne brauchst, kannst du das einatmen und dann dreht's auch. Dann dreht's richtig gut. Genau. Du musst halt nur irgendwie, wenn du keine Sahne reinhaust, diese Schäumchen, die funktionieren, also du brauchst ja immer, dass das stabil bleibt. Mhm. Und dann machst du da entweder irgendwie Agar-Agar rein oder irgendeine Gelatine. Aber ich finde, also das hat alles seine Berechtigung, auch diese gehobene Küche. Aber ich finde es halt cool, ey, mach mal ein geiles, normales Bier. Mach mal eins, das spannend schmeckt. Und was nicht, wo du irgendwie ins Glas guckst und denkst, uff. Für mich ist mal Geschmack ganz wichtig. Ich mache das eigentlich nicht, weil ich jetzt irgendwie gucke, dass da irgendwie der Ziegel stimmt und sonst wie. Das ist meistens eine Folge von gutem Geschmack. Ja. Aber ich will eigentlich, habe ich Bock auf leckeres Essen. Das war schon, wenn ich jetzt hier auf diese Pommes zurückgehe oder auf die, so, da habe ich Pommes gemacht. Und da hast du irgendwie, wenn du 10-mal, 20-mal Pommes frittiert hast, dann wird das irgendwann langweilig, wenn du immer dieselben aus dem Gefrierfach nimmst. Und dann schneidest du die einfach mal selber, dann findest du raus, wenn du Pommes, ist wie bei Chips, wenn du Chips selber machst, du musst die Kartoffeln quasi ein Stückchen schneiden, dann musst du so ein bisschen die Stärke runterwaschen, weil sonst wird das so, dann kriegt das so eine schleimige Oberfläche und dann werden die nicht so knusprig, dass du die zweimal frittieren musst, wenn du halt aus frischen Kartoffeln was machst. Das fand ich cool, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie Foodie-Hipster irgendwas, nee, das war einfach lecker danach, also es war leckerer, so. Und dann gehst du halt irgendwie weiter und beim Essen ist halt cool, da kannst du halt jedes Ding, ich finde, da kannst du so viel entdecken, ich bin wahnsinnig neugierig und das ist, glaube ich, da irgendwie ganz cool. Wie bist du an den Punkt gekommen, im Grunde auch unterwegs zu sein, für besseres Essen zu werben oder für gutes Essen zu werben? Ja, also das Ding ist, ich bin auch Diplomarbeit bringt's mit sich, du musst irgendwas schreiben. Dann habe ich gedacht, ich wollte die Wurst retten von meiner Oma und habe dann... Wie, die Wurst von deiner Oma? Die hing bei meiner Oma immer, also das ist eine gewisse Art von Wurst und die gibt's in Nordhessen und die hängt immer oben, hing die immer in der Speisekammer. Ich kannte die als Kind, dann habe ich halt rausgefunden, gibt kaum noch Metzger, die herstellen. Nordhessen ist die Ahlewurst. Ahlewurst, genau, ja. Nordhessische Ahlewurst. Ist da auch, also regional, selbst in Frankfurt kennt man auch so rote Wurst und so. Mhm. Also in Hessen ist das eigentlich ein bekanntes Ding und ist auch super identitätsstiftend, ja? Also die Leute verbinden sich damit. Ich habe das auch mal bei meiner Oma gegessen und dann habe ich rausgefunden, die gibt's bald nicht mehr. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? So, und dann habe ich halt geguckt, okay, die Metzger sterben aus, im Sinne von, die machen zu auf dem Land. Die Schweine werden, habe ich dann rausgefunden, irgendwie nur noch 5 Monate alt in der Industrie und für so eine Wurst brauchst du halt Schwein, was irgendwie ein Jahr lang gelebt hat, einfach damit die Fleischstruktur funktioniert und das Fett und so, dass man die Schweine direkt nach dem Schlachten verarbeiten muss, damit die Wurst was wird, hat Oma früher immer selber gemacht, so, und das geht heute nicht mehr, wenn du aus einem riesen Schlachthof das alles holst, da sind die Schweine eben kalt und dann musst du halt 1000 Zusatzstoffe nehmen. Ach, das muss warm sein. Also warm Fleischverarbeitung heißt das, genau. Es muss quasi, es ist ja nicht mehr wirklich warm, aber der pH-Wert in dem Fleisch, also diese Mikroorganismen, das da verändert sich ja was, bis die Totenstarre eintritt, ne? Mhm. Und das kannst du nutzen, um eine Wurst haltbar zu machen. Das ist eine ganz traditionelle, uralte Methode und dann hältst du eine Wurst, ich habe hier eine mitgebracht, die ist ein Jahr alt. So. Ja. Ohne irgendeinen Zusatzstoff, ohne irgendwas. Da ist wo lagerst du die dann dieses Jahr lang? Im Kühlschrank? Nicht im Kühlschrank. Nicht im Kühlschrank. Salami bitte nicht in den Kühlschrank tun. Ist so wie Senf nicht in den Kühlschrank tun. Mhm. Guten Senf. Also, warum nicht? Also beim Senf ist ätherische Öle, die flüchtig sind. Also sozusagen, die gehen im Kühlschrank, verliert der Senf an Aroma. Und der Senf an sich ist ja schon so, der ist ja immer angesäuert, da ist ja schon so Essig drin und so was. Der wird nicht schlecht, wenn du den draußen rumstehen lässt, unbedingt. Der wird nur trocken. Hart. Oder genau. Hart-Senf. Hart. Genau, und deswegen raus. Und bei einer Salami ist es so, im Kühlschrank ist es A, trocken. Also glaubt man gar nicht, aber Kühlschrank, auch Pfeffer, ist generell trockener als irgendwie die Luft. Und dann entziehst du halt der Wurst Feuchtigkeit und dann wird die halt immer knüppelhart und schmeckt nicht mehr. Beziehungsweise, ja, hast du das Aroma auch nicht mehr. Und so eine Wurst musst du gar nicht. Wie gesagt, die Speisekammer von der Oma ist heute noch so. Problem ist bei uns, wir haben immer super, also auch ich zu Hause in meiner Küche ist super schwierig, weil die ist halt zu warm. Ja. Also ich wohne in so einem Mietshaus und dann ist es halt einfach viel zu warm und dann blutet die Wurst, also da merkst du halt schon eine gute Wurst, da wird's dann, die schwitzt dann. Also die schwitzt, ja, ja. So, und das ist dann halt, danach hast du irgendwie so, und dann wird das Fett ranzig und so. Deswegen nicht zu warm, nicht zu trocken und im Kühlschrank ist es zwar kalt, aber relativ trocken auch und was du machen kannst, ist so altes Zeitungspapier oder dieses Metzgerpapier drumherum wickeln und dann ins Gemüsefach, da geht's noch. So. Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich auf diese... Aber keine Ahnung, wir schweifen halt so vor uns hin. Also. Genau, aber das ist ja eben die Wurst, die man... Ich warte halt darauf, dass du sie anschneidest. Okay. Ja, du wolltest wissen, warum ich so viel rumgefahren bin. Und dann habe ich das entdeckt, dieses Thema eigentlich nur dieses Thema. Und habe gedacht, das ist ja cool, weil ich eigentlich auch Wurst eigentlich nur witzig fand. So. Und dann merkst du irgendwie, ey, da steckt so viel drin, so mit so Metzgern rumhängen. Und dann habe ich die Wurst selber gemacht mit so einem Metzger. Der hat mir erst mal gezeigt, wie das geht. Wusste ich alles nicht. Meine Oma hat die dann natürlich nur bis in die 60er irgendwie hausschlachtermäßig gemacht. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, diese Wurst braucht irgendwie ein neues Image. Ich bin Designer, ich kann Fotos machen, ich kann Texte schreiben, machst du mal was Cooles. So, dass die Leute denken so, wow, das ist ja eine Spezialität, was ja sonst nicht der Fall war. So, und da gab es auch diesen ganzen Foodie-Kram noch nicht so wirklich aus meiner Sicht vor, lass mich raten, 8 Jahren oder so. Mhm. Und stimmt, diese die Foodie-Ecke, das ist eine sehr, sehr neue Bewegung irgendwie. Ja, vor allem, dass es so populär ist oder dass vielleicht damit irgendwie, da gab es auch noch kein Instagram. So ein Distinktionsmerkmal. Oh, da gab es auch kein Instagram. Das gab es mal. Also ich hatte keine Filter, um mein Essen leckerer zu machen. Das war ganz furchtbar. Aber und dann habe ich gedacht, ey, bevor ich jetzt anfange hier groß den sag ich mal den Wurstmessias zu spielen, also muss ich erstmal wissen, worum es geht. Und dann bin ich halt losgefahren, habe Höfe besucht, habe diese ganzen Leute besucht, die irgendwie noch Essen herstellen. Natürlich irgendwie viel, also die mir die Türen aufgemacht haben, ist heute noch so, das sind meistens die Bios. Ne? Also so ein Biohof, die haben dann irgendwie, ja, kommen Sie vorbei, Tür auf, willst du den Stall gucken? Ja, möchtest du heute Abend mit essen und so. Ne, einfach so ein wie bisschen. Einfach nur, weil du da angerufen hast und gesagt hast, hallo, ich bin der Henrik, ich schreibe eine Diplomarbeit, ich würde mir gerne angucken, wie ihr Wurst macht. Ja, ich sag dir, alle die, wo du ehrlich sagst, ich hab Bock mal vorbeizukommen, mich interessiert das, auf dem Land und gerade die Leute, die, also Lebensmittelhandwerker, so wie echt coole Bäcker und so, ey, die haben alle Bock drauf. Die Freunde, vor allem wenn du ein interessierter Typ bist, oder will ich jetzt die Mädels gar nicht ausnehmen, alle, die irgendwie Bock drauf haben, weil die sind gewohnt, dass sich keine Sau dafür interessiert. Ja. Und das sind manchmal richtig coole Typen, die du dann kennenlernst. Und die haben, also da lernst du nicht nur, wie man Brot backt, sondern du hast ein Gespräch, wo du danach rausgehst, boah, so, weißt du, so wie wenn du irgendwem zuhörst und der hat eine Lebensphilosophie oder irgendwas. Und dann denkst, boah, fuck. Das ist, hat sich gelohnt. Und ich wollte eigentlich nur wissen, wie das Brot schmeckt oder wie das geht oder was hier alles so entsteht. Und so war es da auch. Und das habe ich dann irgendwann alles aufgeschrieben. Dann habe ich diesen Blog angefangen 2006 und habe dann so ein bisschen drumherum geschrieben, was ich so erlebt habe. Und dann habe ich gemerkt, Alter, da draußen passieren Sachen, die finde ich gar nicht cool. Also bei mir kommt diese ganze, achte mal drauf, wo dein Essen herkommt, Bio, Fleisch, was ist das eigentlich, alte Gemüsesorten, diese ganzen Themen, die heute auch so, oft auch so relativ steif rüberkommen, die kommen bei mir aus einer Erfahrung. Also die kommen bei mir aus ich will es jetzt nicht, wenn du irgendwas erlebt hast, was dich echt irgendwo berührt hat. Ja. Und du denkst, das sind ja auch die Sachen, die man sich merkt, also alles, was, wo man eine emotionale Beziehung zu hat, das vergisst man nicht. Wenn du vor so einem Bauern stehst oder so einem Metzger und der sagt dir, hier geht's ums Überleben, und der erklärt dir mal so, wie das funktioniert und wie es normalerweise funktioniert. Und ich habe mir dann auch die großen Schlachthöfe angeguckt. Da haben wir uns auch irgendwie reingeschmuggelt. Und dann merkst du irgendwie so, nee. Und dann, ich krieg da, also es... Wie schmuggelt man sich in Schlachthöfe rein? Also du meldest dich an als Besuchergruppe, als Studentengruppe. Und dann kannten wir irgendwer, der hat das auch noch studiert und der hat das dann organisiert. Und dann haben die auch so ihre kleinen Propagandaführungen, wo du dann vorher so eine Diashow angucken musst oder irgendwie so eine... die hatten sogar Wurstschnittchen vor uns aufgebaut und so, und dann wirst du halt durchgeführt. Aber so ganz plump und überall da, wo kein Blut ist. Ja, in den schwarzen Bereich durften wir, also da gucken wir auf jeden Fall rein, als wenn unten war, nee, geht heute nicht. So, und Schwarze Bereich. Das ist da, wo das Tier stirbt und entblutet wird. Und das sieht man auch nie im Fernsehen. Nee, sieht man nicht. Habe ich aber woanders schon gesehen. Also ist jetzt für mich jetzt aber trotzdem, also ich hätte mal gern gesehen, wie das da im Fließband abläuft, weil wenn man das hochrechnet, haben die Metzger da oder die Schlachter haben so 3 Sekunden pro Schwein, was crazy ist. Also wenn du diese Wurst, die ich dir jetzt hier irgendwie, ich schneide dir jetzt mal an. Ja, ich bitte. Wenn du die hier isst, Carsten, das ist dann so, der hat Schweine, die sind ein Jahr alt, habe ich ja schon erzählt, wegen der Struktur vom Fett und du brauchst genug Fett und das, eine alte Sau ist immer geil. Deswegen alte Sau ist am besten für Wurst. Und da wird jedes Schwein einzeln geschlachtet. Ja. Und Schlachten passiert da so, dass das Schwein vorher angeliefert wird, weil bei einer Schlachtung dürfen Tiere generell keinen Stress haben. Ja. Nicht aus den Gründen, eigentlich nicht aus, leider nicht aus den Gründen, damit es den Schweinen besser geht, sondern im Grunde genommen, wenn die Schweine Stress sind, genauso bei Rindern, kannst du die nicht gut verarbeiten, also eigentlich nur zu minderwertigen Produkten mit viel Zusatzstoffen, sondern einen guten Steak, also diese trockengereiften Sachen, das, also Trockenreifung sind, vielleicht kennt ihr das draußen, diese Steak, wo sich alle so dran aufheilen, die so lange trocken rumliegen und dann so ein bisschen vielleicht sogar Schimmel oben drauf haben, aber es ist ein Edelschimmel sozusagen, die so lange reifen, das geht nur mit Tieren, die nicht unter Stress gestorben sind, weil sonst würde das nicht funktionieren, das würde verfaulen, weil das Fleisch das Wasser anders hält und eben habe ich dir von der Wurst erzählt, die würde dann nicht funktionieren. Also da sind so Sachen, das hat einfach mit Produktqualität zu tun. Eine gute Wurst kommt nur von einem Schwein, was in einem Bruchteil von einer Sekunde betäubt wird und danach geschlachtet wird und davor nicht geschnallt hat, dass es gerade geschlachtet wird. Und bei guten Metzgern ist es auch so, wenn sie noch selber schlachten, aber auch bei Schlachthöfen, dass es eben nicht Fliesen sind, die da an der Wand kleben und auf einmal irgendwie laut Getöse, es rasseln Ketten und sowas. Das ist für ein Schwein, du musst dir vorstellen, du hast vorher, also jetzt ein gut aufgezogenes Schwein draußen gelebt, irgendwie Vögel piepen und so, und dann geht das irgendwie nicht. Und es ist halt enormer Stress. Ich bin mit einem Schweinebauern zur Schule gegangen, also dem Sohn eines Schweinebauern, der hat auch gesagt, wenn du in den Schweinestall gehst und in die Hände klatschst, fallen 3 Sauen um. Das liegt an den Rassen auch wieder. Kriegen dann halt Stress. Ja. Und das wollte ich jetzt noch erzählen, die guten Metzger, die haben zum Beispiel Holz auch in ihren da in dieser also in der Ecke, wo sozusagen die Schweine reinkommen. Ja. Das ist einfach schon mal vom Geruch und von dem normal aussieht. Und bei Carsten werden die Schweine einen Tag vorher angeliefert und können sich auch nochmal entspannen und so weiter. Also du merkst, dass man, es gibt diesen Satz, den fand ich toll, den hat mir mal ein Metzger der war bei einem Metzger an der Wand in der Nähe von München. Da stand drauf: Ein guter Metzger ist nur der Metzger, der die Tiere liebt. Das muss für viele so, was hat das damit zu tun? Aber wenn du wirklich, wenn dir das Tier egal ist, wird die Wurst nix. Mhm. Und das fand ich einen tollen Zusammenhang, der für mich so viel geklärt hat, auch zu diesem Thema, wann darf ich Fleisch essen und hat das nicht mit ganz viel Leid zu tun und so. Und dann habe ich so gemerkt, da gibt's draußen so eine Welt, die ist viel, viel besser als das, was man so denkt, wenn man diese ganzen Skandale hört und alles, was so furchtbar ist und schrecklich. Und eigentlich will ich das essen, was es da draußen gibt an gutem Zeug, nur das weiß keiner. Und dann hast du halt so Medien wie Twitter, Facebook, Instagram, ich habe 1000 Freunde und so weiter, denen das einfach mal zu erzählen. Das ist eigentlich so die Grundmotivation, zu sagen, ey Leute, das gibt's noch. Und anders als in Amerika, wo das so schon fast sowas von an die Wand gefahren ist, also das ganze System, deswegen ist da auch Kraftbier. Also Nahrungsmittelproduktion. Nahrungsmittelproduktion, Kraftbier, das kommt aus Amerika, weil aus meiner Sicht da einfach nur noch eine wässrige Gerstenschorle namens Budweiser oder sowas übrig geblieben ist, die überhaupt nicht mehr schmeckt. Und dann aus purer Verzweiflung, Selbsterhaltung fangen die Leute an, wieder zu brauen. Und ich denke, in Deutschland und auch in Europa vor allem, haben wir einfach noch diese Leute, die da draußen gerade ums Überleben kämpfen. Mhm. Aber die tun es noch. Und deswegen finde ich es halt so cool, denen irgendwie ein Forum zu geben oder versuchen, einfach Leuten, die in der Stadt wohnen und das nicht kennen und nur glauben, so ja, Bio, habe ich gehört, soll besser sein, sondern sagen, ey, da gibt's einen Bauernhof, da gibt's irgendwie geile Tiere, da wohnen die Schweine draußen und der macht geile Wurst, der macht geiles Brot. Bei dem Bauern kriegst du eine Gemüsesorte wie das Teltower Rübchen hier aus der Region. Das ist einfach ein abgefahrener Geschmack und wenn du damit kochst, dann wirst du schon in Gemüse so fit und da hast du schon so eine Geschmacksvielfalt, da brauchst du vielleicht gar kein Fleisch mehr. Und dann wird es auch einfacher zu sagen, ich esse weniger Fleisch, aber dafür mehr Gemüse so, ne? Und das finde ich spannend und dafür mache ich diesen ganzen Kram. Und dafür muss man Wissen haben und dafür muss man irgendwie Leute besuchen und viel unterwegs sein, weil für mich das so dazugehört, eben aus der Stadt rauszufahren auch und dann eben zu gucken, wo kommt das Zeug her. Also stell dir Berlin vor, so und so viele Millionen Leute, die wollen alle ernährt werden, wo kommt das Zeug her? Und dann musst du mal den Radius angucken, aus dem diese Stadt Nahrungsmittel bezieht und was wir eigentlich so an Flächen belegen, wenn du jetzt guckst, das Schwein muss auch Platz haben, das Rind muss Platz haben und so weiter. Und das finde ich spannend und ja, kann man sich ewig dran aufhalten. Aber am Ende hast du halt immer eine geile Wurst. Jetzt schneide ich hier mal an. Du musst mir erzählen. Ich sag mal sowas wie 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Wir hätten ganz gerne, dass ihr anruft und euch beteiligt an dieser Sendung. Ihr müsst nicht, merkt ihr ja, Henrik kann auch so einfach reden. Ich brauche auch gar nicht dumme Fragen zu stellen, was irgendwie sehr angenehm ist heute Abend. Die Frage, die uns interessieren würde, ist, wo kauft ihr eigentlich euer Essen? Oder was kocht ihr? Was esst ihr? Also jetzt nicht so, es muss jetzt ja nicht, also irgendwas, was ihr heute gegessen habt, wo ihr gesagt habt, ey Alter, ohne das will ich nicht leben und ich komme irgendwie aus, ich finde ja immer so Storys geil, dass Leute, also diese Wurst, ne, diese alle Wurst, die ich jetzt gerade aufschneide, was ihr im Hintergrund hört, das sind so Sachen, da triffst du Leute, die kennen die, weil irgendwie die Oma das gemacht hat oder weil irgendwie der Freund von der irgendwie auch in Berlin wohnt, aber die immer aus Essen mitbringt. Also so Lebensmittel, die dich so ein Leben lang begleiten, weil die zu dir gehören. Ja. Das finde ich total spannend. Passiert mir selten mit irgendeinem Fernsehbier, dass jemand sagt, ohne das, was ein halbes Jahr in der Sonne im Späti überlebt, kann ich nicht leben. Ja. Stimmt. 0331 70 97 110. Gutes Essen ist unser Thema. Henrik Haase ist mein Gast. Henrik Haase ist ein Botschafter für gutes. Ich muss mich hier gerade mal rüberlehnen, sonst kriege ich keine Wurst. Der Holgi kriegt jetzt eine schöne Wurst. Ah, ich habe schon im Mund. Jo. Bist du. Oh, ist sie schön. Oh Mann. Ist lecker, oder? Wo hast du die gekauft? In Hessen auch. Mhm. Ich habe es noch nie geschafft, eine Aalewurst so lange liegen zu lassen. Also, ich habe eine Quelle hier in Berlin. Aber wenn ich kann jede beliebige Menge Aalewurst kaufen, bei denen, schnell weg. Die ist in 48 Stunden gegessen. Das Abgefahrene ist ja bei vielen Produkten, deswegen finde ich Slow Food so treffend. Die Zeit ist ja immer dieses Ding, ne? Also diese Wurst, die du jetzt isst, eine gute Wurst ist vorher, also eine gute Salami ist aber vorher doppelt so groß, also dick gewesen. Mhm. Und das ist eben wie bei einem guten Wein, wo wir das ja schon gelernt haben, dass es da so Sachen wie Auslese gibt oder verschiedene Qualitätsstufen, die eben auf Selektion funktionieren. Das heißt, du nimmst nur wirklich die reifesten Trauben oder die bestaussehendsten oder sowas. Und dann kriegst du halt diesen einzigartigen Wein hin. So bei der Wurst ist auch so, natürlich eine Auswahl halt nur die besten Schweine und besten Schweinerassen, aber du hast halt auch eine Konzentration im Geschmack. Das ist wie runtergekocht im Grunde genommen. Und dann hast du halt die Essenz irgendwie drin. Und das interessiert mich eigentlich auch. Und dann ist es für mich so eine Antwort so, wenn es immer heißt so, ja, wir sollen weniger Fleisch essen, aber besser. Ja, aber was ist denn dann besser? Ne, und was ist dann wirklich so, wie kriege ich es denn hin, weniger Fleisch zu essen? Dann würde ich eher sagen, mehr Geschmack, bevor ich mir irgendwas aufs Brötchen tue, was irgendwie auch im Grunde durch Tofu ersetzbar ist, weil es einfach gar keinen Geschmack hat, weil es viel zu wenig handwerkliches Können da drin steckt und viel zu wenig also viel zu wenig Zutaten oder Ursprungszutaten, die eine Qualität haben und ein Potenzial haben, richtig abgefahren zu werden. Was ist Slow Food? Ja, Slow Food ist im Grunde genommen ein Verein, der sich um... Das heißt, es ist ein Verein, keine Haltung. Oder ist es ist auch eine Haltung. Also das ist irgendwie eine Idee, zu der man, die mir sehr gefällt. Und es ist ein Verein, ein internationaler Verein in 150 Ländern, hat 100.000 Mitglieder, also wirklich weltweit. Und hat auch einen deutschen Verein. Es gibt auch eine Slow Food Jugend, Slow Food Youth Network, was aber auch weltweit vernetzt ist, wo junge Leute so, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, aber auch wirklich die Anfang 20 vom griechischen Olivenölfarmer bis zum Amsterdamer Großstädter, der aber auch bis zum Metzger und sonst wie sich da zusammenfinden und so Sachen machen, wie ich auch gerne mache, rausfahren, Produzenten kennenlernen, sich eben dafür einsetzen, dass das irgendwie erhalten bleibt, essen, auch zusammen kochen einfach so einen Anlass zu finden, Sachen zu machen und natürlich öffentlich wirksame, coole Sachen. Also von einem Dinnerclub bis zu einer Aktion, wo wir irgendwie Gemüse retten vor dem Verlust, also diese Lebensmittelverschwendungsproblematik aufnehmen. Genau, und es gibt weltweit Gruppen, und das ist wie bei Amnesty, ich sage mal Amnesty für Essen im Grunde genommen, ja. Die Sachen zu retten, aber immer mit so einem großen Genussaspekt drin, immer irgendwie auf der Suche nach irgendwie so einem geilen Geschmack auch, und es ist ein super geiles Netzwerk, du lernst so viele tolle Leute kennen, also wirklich wie gesagt von einem, weiß ich nicht, von einem Jurastudenten, der irgendwie gerne Wein trinkt, bis zum Winzer, über einem Metzger, alle sind da irgendwie mit drin in so einem Verein und ja, und dann gibt es halt so Grundsätze wie gut, sauber, fair, was ich ganz cool finde, also nicht irgendeinem Siegel hinterher rennen, sondern ein Siegel zum Anlass nehmen, nochmal genau hinzuschauen, also sagen, sauber ist so unser Bio, würde ich mal sagen, also wir wollen eine saubere Lebensmittel, das beziehen wir aber auch auf Zusatzstoffe und so weiter. Mhm. Gut heißt gut gemacht, was ich dir eben gesagt habe, dass das Handwerk stimmt, ne? Also ja. Du kannst auch eine Bio-Wurst komplett an die Wand fahren, wenn es dich kannst, dass die Tradition erhalten bleibt, solche Geschichten, und fair heißt eben, dass auch fair bezahlt wird, weil das bringt dir nur auch nichts, wenn das jetzt irgendwie gut und schön Bio ist, aber irgendjemand kein Geld dafür kriegt. Oder dass es ja, halt irgendwie eine Ausbeutung heißt. So. Milch ist das beste Beispiel. Also so auf Masse und dann... Da verdient niemand dran, außer, ich weiß gar nicht, wer an der Milch verdient. Die Retailer oder die Discounter. Müllermilch, die machen schön Aroma rein, weil so und dann... Ja, stimmt, dann kannst du es doppelt verkaufen fürs Doppelte. Ja. Gibt es eigentlich, wo wir bei Milch sind, gibt es eine Milch, die ich kaufen kann, wo ich sicher sein kann, dass die Räuspertaste ist da oben, wo Mic Mute draufsteht. Ach da. Das hat man jetzt durch mein Mikrofon gehört, aber es ist halt nicht so dicht dran. Ja, eine Milch, die ich kaufen kann, wo ich sicher sein kann, dass der Milchbauer da nicht über den Tisch gezogen wird? Ja, Milch ist... Weil Biomilch ist ja auch nicht so, ne? Die ist ja nur, das ist ja auch nur ein Umweltsiegel eigentlich. Ja, also ich muss jetzt nochmal kurz Bio in Schutz nehmen, weil Bio ist gesetzlich geregelt. Das ist eigentlich weltweit selten, also für Europa, das europäische Biosiegel hat ganz klare Kriterien. Die Leute werden geprüft und du musst dir einen landwirtschaftlichen Betrieb vorstellen, wo... die werden normal geprüft, also ist irgendwie alles sauber, sind die ganzen Tiere angemeldet und so weiter, das macht man auf allen Betrieben. Dann kommt nochmal Bio, die prüfen, also Biokontrolleure, die prüfen nochmal nach, keine Pestizide, dann keine, genug Platz, also die ganzen Kriterien, die Bio Europa einhält, und dann hast du ja noch so Sachen wie Bioland, Demeter, Bio. Kreis und so, das sind dann diese Anbauverbände, da kommt noch ein Kontrolleur und kontrolliert nochmal nach. Das heißt, ich finde es immer schon cool, wenn ein Bio-Siebel draufklebt, das ist für mich so ein Mindestmaß, finde ich eigentlich, weil, außer ich kenne jetzt wirklich komplett persönlich und es ist jetzt irgendwie die Oma am Waldrand, die irgendwie Löwenzahnsirup herstellt und sagt, das ist jetzt aus meinem Garten, da mache ich jetzt keine Bio-Zertifizierung, die kostet nämlich irgendwie so und so viel 100 Euro im Jahr und dann pro Flasche muss ich so und so viel abgeben. Da würde ich sagen, geschenkt, der vertraue ich jetzt. Aber bei allem, wo ich jetzt nicht wirklich irgendwie da so in die Tiefe reingehe, finde ich, ist Bio schon ein Kontrollmechanismus, der nochmal einen draufsetzt. Also wer irgendwie sagt, ey, mir ist Sicherheit irgendwie und Produktsicherheit, Hygiene und so ein Zeug wichtig und dann will ich auch nochmal, dass die nochmal kontrolliert, dann ist Bio eigentlich schon gesetzlich cooles geregelt. Aber zurück zur Milch. Was ich abgefahren finde, es gibt so Milchautomaten, habe ich in Stuttgart gesehen. Was? Das ist quasi wie so eine Zapfstation. Aha. Der Bauer füllt quasi seine Milch ein. Da gibt es sogar Rohmilch, also die steht an dem Hof. Du gehst halt hin, Flasche drunter, die wird aufgefüllt, gezapft, Deckel drauf, schmeißt vorher dein Geld ein, so wie so ein Spielautomat, und dann hast du deine frische Milch. Das finde ich, das würde ich gerne so überall sehen. Ist ein riesiges Hygieneproblem, also da wird sich super angestellt, ne? Wird sich da eigentlich zu Recht angestellt, oder sind wir einfach nur mittlerweile hysterisch geworden, weil wir alles desinfizieren, was wir in die Finger kriegen können? Ja, wir haben Angst vor Chlorhühnchen und die Amerikaner haben Angst vor Salmonellen. Rohmilchkäse. Rohmilchkäse? Ja. Französischer Rohmilchkäse. Es gibt so ein schönes Meme. Da sind auf der einen Seite irgendwie nur so automatische Schnellfeuerwaffen und dann legal in the US, und auf der anderen Seite sind so die besten Käsesorten von Frankreich. Da steht not legal in the US. So, Rohmilchkäse ist sogar illegal bei denen? Ja. Yeah. Wahnsinn. Das ist super gefährlich, weil da passiert noch was. Das ist eben dieses Ding, wenn irgendwas tot ist, dann lebt es nicht mehr. Also in dieser weißt du, wie Wurst funktioniert? Also eine Salami. Nee. Salami ist ja im Grunde genommen auch wie Sauerkraut eine Fermentation. Das heißt, die Salami wird dadurch haltbar, dass du die guten Bakterien, die seit Jahren, sag ich mal, von uns verdaut werden können und die wir cool finden, dass die gewinnen. Mhm. Deswegen gibst du in so Das heißt, die vergammelt, aber auf die richtige Weise. Richtig, ja, wie Sauerteig, wie Sauerkraut. Wie Bier, da ist es auch so. Deswegen hast du diese Maische, da blubbert's ja auch los. Mhm. Du willst ja, dass die richtigen gewinnen. So, und dadurch haben alle, die uns irgendwie schädlich sind, haben keine Chance mehr. So, das ist ja dieses Urprinzip, mit dem wir Lebensmittel haltbar machen. Und bei allen rudimentären Produkten, die wir haben, so Bier, Wurst, Käse, findest du irgendwelche Haltbarmachungssachen. Und bei der Wurst ist im Grunde auch so ein Kampf irgendwie, ne? Also, welches Bakterium gewinnt. Und das heißt, du kriegst in den USA auch keine Salami? Müsste dann ja auch verboten sein. Nee, das sind wieder Rohmilchkäse. Bei Rohmilch gibt's wieder andere Gefahren. Da können Listerien, ne? Schwangere Frauen können davon irgendwas kriegen. Da bin ich jetzt kein Fachmann. Also ich bin kein Lebensmittelchemiker. Aber der Rohmilch hat man vor anderen Sachen Angst als in der Salami. Wenn eine Salami gut durchgereift ist und nach Standards hergestellt wird, die wird ja auch kontrolliert. Also das macht ja keiner jetzt irgendwie im Hobby irgendwie im Hobbykeller. Dann ist das verhältnismäßig sicher. Die Rohwurst wird auch trotzdem empfohlen, dass es Schwangere nicht essen. Wobei, ich will jetzt hier keine Empfehlung aussprechen und dafür irgendwie in den Knast kommen, aber diese Angst und dieser Hygienewahn ist schon, da bist du völlig richtig, ein Problem, das, glaube ich, dadurch entsteht, dass wir uns gar nicht mehr mit der Produktion auseinandersetzen. Hm. Also dass uns nicht mehr bewusst ist, dass das lebende Tiere sind, Organismen, und dass das eigentlich total wichtig ist und dass jedes Lebensmittel eigentlich mit Mikroorganismen zu tun hat, sonst schmeckt's nicht. Joghurt kriegst du ohne Mikroorganismen nicht hin, eine Wurst auch nicht. So, immer die Frage, wovor man Angst hat. Von den Falschen sollten wir Angst haben. Und dann sollten wir vor denen Angst haben, die Lebensmittel eben nicht mehr so produzieren, dass sie sich um jedes kümmern kommen. Ich habe eben von den Schweinen gesprochen. Die drei Sekunden hat so ein Arbeiter am Fließband, dieses Schwein zu entbluten. Da kommt irgendwie so ein Blutstaubsauger rein und dann fährt das weiter. Und dann hast du ein Blutstaubsauger. Naja, Schlachten ist Tod durch Blutentzug. Also du betäubst das Tier mit diesem Strom, dadurch stirbt das Tier nicht. Und mit dem Bolzenschuss stirbt auch die Kuh nicht. Mhm. Sondern das ist eigentlich nur eine Betäubung. Das Vieh ist weg, so boom. Deswegen muss es auch plötzlich gehen, damit es keinen Stress gibt. Und danach muss es geschlachtet werden. Und Schlachten heißt, ich schneide irgendwie die Hauptschlagader an. Also jetzt wird es ein bisschen alle, die zart beseitet sind. Aber dann schneidest du im Grunde genommen, dann wird das Schwein gestochen, sagt man. Ja. Und dann läuft das Blut raus, was du dann abfängst für die Blutwurst und so weiter. Mhm. Aber das ist dann der Schlachtvorgang. Danach stirbt es. Danach ist es, da hört das Herz auf zu schlagen. Vorher ist es im Grunde genommen nur betäubt. Und in einem großen Schlachthof 3 Sekunden. Ja, und bei einem guten Metzger, der sich um die Schweine noch einzeln kümmern kann, ist es eben dementsprechend länger. Und ich habe eher Bedenken davor, also wenn es jetzt auch um Hygiene geht und um die falsche Behandlung, dass einfach so eine Masse und so eine, dass wir die Lebensmittelproduktion an Leute delegieren, denen das eigentlich scheißegal, was da an ihnen vorbeifährt, einfach aus dem Grund, weil sie beschissen bezahlt werden, weil sie ausgebeutet werden, also das war auch eine große Diskussion, weil sie keine Zeit mehr haben und weil sie ihren Job auch hassen. Also Carsten liebt seinen Job, deswegen sage ich auch Carsten, weil ich den kenne, weil er irgendwie der die Wurst gemacht hat. Ja. Und auch andere Metzger. Nicht jeder Handwerksmetzer ist jetzt irgendwie ein Gott, das muss man immer kritisch sein. Aber die Leute, die ihren Job lieben, die machen auch gute Lebensmittel. Der Friseur, der Bock auf seinen Job hat, ist jetzt bei dir ein schlechtes Beispiel, aber mit dem du einen Schnack hältst und mit dem du der Bock hat, dir die Haare zu schneiden, das wird die Frisur besser, glaube ich, als wenn du für 3,50 Euro mal eben schnell, ich habe keine Zeit, mach mir irgendwas. Fassonschnitt. So, dann macht der so schnell er kann und robbelt dir irgendwas auf den Kopf. So, und vor denen hätte ich eher Angst, die so mit Lebensmitteln umgehen. Und das tun die Leute, weil du in so einer Hackfleischpackung dann irgendwas mit, wie viel, 60 Kühe oder so hast. Was, und wie? Was? Hackfleischpackung, 60, ach so, gemischt sozusagen. Naja, in so einem Riesenschlachthof, da kannst du nicht mehr sagen, die Kuh kommt jetzt in den Topf. Ja. Da kommt alles in einen Topf. Und wenn da eine Kuh von krank war oder irgendwie nach den 3 Sekunden habe ich jetzt verpeilt, wusste ich, also die werden alle nochmal getestet, die Schweine und so weiter. Aber auch der Arzt, der das, der Veterinär, der das prüft, ob die Schweine irgendwie krank waren oder sowas, der hat wahrscheinlich genauso wenig Zeit und kann sich nicht mehr mit jedem Vieh beschäftigen. Und dann wird das irgendwie alles in einen Topf gemanscht und dann hast du irgendwie einen Haufen Hack, so, und eine davon ist krank, ja, Edgebelt. Also da habe ich eher Schiss vor, dass diese Unachtsamkeit schon in der Produktion uns irgendwann umrumst, ja, als dass das irgendeinen fiesen Keim gibt, der irgendwie nicht mehr zu kontrollieren ist. War ja bei EHEC auch ähnlich, da war auch irgendwie, diesen Hintergrund ist immer noch nicht geklärt. Und da hat es auch irgendwie so ein Problem, finde ich, von wir wissen gar nicht mehr, wo das herkommt und da weiß schon der Bauer nicht mehr, wo das Saatgut herkommt und so ein Zeug. Also das sind so Sachen, die für mich irgendwie, wo ich kalte Füße kriege, weil die Beziehung fehlt. Und das ist so ein Ding, aber die Beziehung fängt bei uns an. Also meine Beziehung mit dem Metzger ist so die erste, das erste Ding, die dazu führt, dass ich vielleicht zu irgendwie einem besseren oder leckeren Produkt komme, sagen wir mal so. Irgendwas, dem ich A, mehr vertraue und wo ich mit mehr Genuss reinbeiße, weil ich wieder weiß, worum es geht. Kann auch der Gemüsebauer sein, so. Und das ist so ein Ding, wo ich merke, da müssen so diese Verbindungen wieder hergekommen. Henrik Haase ist zu Gast heute Abend im Blue Moon auf Fritz. Ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Henrik ist... Als was bezeichne ich dich denn idealerweise? Ja, das ist so ein Slow-Food-Typ. So ein Food-Aktivist, sagen sie. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ist das was, wo du sagen würdest, okay, das ist eine Bezeichnung, mit der kann ich leben? Weißt du, was ich spannend finde an dem Ding? Im Grunde genommen tue ich nichts anderes, als irgendwo zu sitzen und was über lecker Essen zu erzählen. Ne? Ich gebe dir jetzt hier gleich so, ich habe hier noch so ein Glas mitgebracht, so ein fettes Wegglas, wo ich die Kürbisse vom letzten Jahr eingemacht habe. Und eigentlich erzähle ich einfach nur was über das Essen und ich habe da einfach eine Neugier und so. Und dann kommen so Leute und denken so, welche Schublade. Der redet irgendwie über Essen und mehr als andere, weil dem das nicht egal ist. Food-Aktivist. Und wo ich denke so, was heißt denn das? Der macht was mit Essen, so. Aber das klingt schon so revolutionär. Ich bin ja auch einer, der auf die Kacke haut, so. Aber eigentlich ist es strange, dass es da halt so Leute gibt, die das als Schublade brauchen, weil es einfach nicht mehr normal ist, dass man irgendwie zwei Stunden über Essen reden kann. Wir sind davon entfremdet, von dem Essen. Ja, es kommt halt aus der Packung. Schlemmerfilet Bordelaise. Immerhin MSC-Fisch, habe ich neulich gesehen. 0331 70 97 110, wir machen Nachrichten, danach redet Henrik weiter. Fritz. Blue Moon. Henrik Haase ist zu Gast im Blue Moon heute Abend. Der ist Food-Aktivist, weil er viel über Essen redet und ihm daran gelegen ist, ordentlich zu essen und nicht aus der Packung. Ja, aber lecker, ne? Lecker. Lecker essen. Lecker sein. Willst du dir mal probieren? Ich hab dir mal einen Kürbis mitgebracht. Wir haben letztes Jahr, auch komplizierte Geschichte, aber eigentlich auch wieder ganz cool. Ich bin Teil aber vom Bauernhof mit 100 Leuten. Ganzes Glas habe ich davon. Das sind so kleine orangene Würfel. Also du machst halt einen Hokkaido-Kürbis, den kannst du mit Schale essen. Und den halt in kleinen Würfeln und dann mit Essig, Zucker, Ingwer, Knoblauch, Zitronenschale, Kurkuma aufkochen. Bisschen, ja, kannst auch noch. Also alles, was so ein bisschen auch in Richtung Curry geht, ich mal mir das dann immer ganz gerne selbst, koche ich auf. Kochst den Kürbis ein bisschen mit drin, aber dass der halt noch knackig ist, dass du den nicht irgendwie komplett, dass du halt nicht Suppe danach hast, füllst in Glas, Wegglas, Deckel drauf, umdrehen, abkühlen lassen, fertig. Das Zeug habe ich im letzten Herbst eingekocht. Und alles von einem Bauernhof hier in der Nähe, also Gato. Und wir haben halt irgendwie zusammen Kürbisse gepflanzt und dann war halt eine richtig geile Ernte. Kann ich noch was? Ja, komm. Okay. den Löffel mal eben. Entschuldigung. Ist halt geil zum Grillen auch. Also der ist der Hammer. Oder? Also so, das hat halt irgendwie so was von Chutney, aber dafür ist irgendwie schön Biss. Und das Geile ist, das war eine Erinnerung von dem, was meine Oma immer irgendwie, weißt du, kennst du diesen, hast du auch so eine Oma gehabt? Wo es unten im meine Oma ist früh dement geworden, also okay. Und, ja, also nein, hatte ich nicht. Aber so unten im Keller, so einen ganzen Raum voll und überall so Gläser drin. Das hat meine Mutter. Wie so ein Gunter Hagens Kabinett. Ja, meine Mutter hat das, genau. Ja, so genau. Alles eingemacht, und das eingekocht. Fand ich, und dann da waren immer diese Kürbisse, hat sie auch gemacht. Und da habe ich gedacht, Alter, daran habe ich mich so erinnert. Habe ich. Da nochmal. Ach, großartig. Komm hier. Vielen Dank. Ah, können wir ein Bier aufmachen eigentlich? Können eigentlich mal ein Bier aufmachen. Also schön Fernsehbier mitgebracht. Aber erzähl nochmal, du bist Teilhaber an einem Bauernhof. Ja. Wie wird man Teilhaber an einem Bauernhof? Das ist ja, gehört doch dem Bauern. Mein Gott, ist das geil. Das Rezept muss ich dann nachher noch einblenden, oder? Genau. Wir blenden das gerade unten ein. Statt Nachrichten. ich glaube, die, was war das? Ach so, mein Bauernhof. Bauernhof, genau. Ich habe auf Bier gestartet schon wieder. Mach doch einfach ein Bier auf, dann musst du, kannst du dabei reden. Ja, geht so halb, ne? Ach, soll ich du hast was mitgebracht, ich habe was mitgebracht. Ganz wie du willst. Also, wir trinken jetzt mal schönes IPA zum Start, oder? Sonst ich glaube, habe ich nicht auch ein IPA? Nee, ich habe ein Witbier und ein Barley Wine mitgebracht. Dann würde ich das Witbier, glaube ich, nehmen. Das ist noch eine Stufe softer, oder? Genau, ist noch eine Stufe softer. Passt auch vielleicht ganz gut. Erklärst du bitte mal, was ein Witbier ist? Das ist ein Weißbier. Meine Mutter hört zu wahrscheinlich. Und das ist ein Weißbier. Also, ein Bier, das nicht mit Gerstenmalz, sondern mit Weizen gemacht wurde. Also Weizenmalz. Ja, warum Weizen? Ist es da nicht ein Weizen? So wie man, Weißbier. Weil das, ach so, ja, es ist halt ein Weißbier. Es heißt halt Witbier. Ich vermute mal, dass dass die Belgier das zum ersten Mal gemacht haben. Darum heißt es halt Witbier. Oder so. Ist das das hier, wo 2.1 draufsteht? Nee, 2.1, das ist der Barley Wine. Also der, Sind die auch noch Nummern, Alter. Das ist eben da auch dieses Ding, was ich immer sag. Schreib auch mal irgendwie drauf, was drin ist und nicht die ganze Zeit irgendwie so, Codes, dass alle denken irgendwie, das ist wieder so ein Hipster-Produkt. Diese Codes, was ich nicht verstehe. Dieses Hipster-Produkt, das du da gerade in der Hand hältst, das ist von einer Brauerei aus München. Und diese Biere heißen halt X2.1 oder X4.0, weil das ist tatsächlich deren Experiment. Also sie machen das, verkaufen das und das ist dann, irgendwann ist es alle und dann gibt es halt auch nicht mehr. Okay. Also es ist tatsächlich ein Experimentalbier. So wie wenn die Kürbisse geerntet sind, dann sind sie auch immer alle. Genau. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Mach mal. Haben wir keine Gläser? Das gibt's doch gar nicht. Müssen wir sehen. Ich frage mal draußen Scarlett, ob sie Gläser hat. Scarlett, kannst du, Scarlett sagt, sie läuft schon. Schön, da brauchen wir die speziellen Gläser, wo man schön schnüffeln kann, ne? Eigentlich ja. Ja, ich habe jetzt auch angefangen, Bier aus Weingläsern zu trinken, relativ konstant, also wie nennt man das denn? Im Regelmaß, also immer wenn ich Bier trinke, außer wenn ich jetzt irgendwie so ein Fläschchen aufmache und aus der Flasche süffel. Riecht halt lecker, ne? Du riechst halt mehr, genau. Und gerade bei diesen Craft-Bieren, da ist halt auch ein bisschen mehr drin an Aroma, was du in der Nase mitnehmen kannst. Was ich ja total. Und ich habe halt so schöne Weingläser ohne Stiel. Es gibt Weingläser, die sind nur der Kelch. Wo unten? Nur der Kelch, unten abgeflacht, und die kannst du halt einfach so hinstellen. Und das gibt dem Ganzen sowas Beiläufiges. Trinke ich auch gerne Wein draus. Weil, weißt du, dann oft so bei, wenn du Wein auf den Tisch stellst, und hast ein Glas mit Stiel, packen alle das am Stiel an und werden sofort so feierlich irgendwie. Ja. Und ich denke mir, du sollst das nicht feierlich, das ist ein Getränk, ein geiles. Trinkst halt einfach. Was ich ja ich bin jetzt öfter in Prag, in Tschechien, und, da kriegst du in einer guten Kneipe, tun die das, die haben so fette Glaskrüge, will ich mal sagen. Und die sind vorher in richtigen Eiswasser. Und die sind richtig arschkalt. Und da kommt dann das kalte Bier rein. Und dann hält das ewig lange frisch. Und du kannst da quasi so einen halben Liter und der ist echt, echt frisch irgendwie. Gläser, die Herren. Danke. Ach, wie schön. Danke, ganz lieb. Oh, danke schön. So, gib mal dein Glas rüber. Ja, unser Witbier hier. Schön. Ich wollte eben noch einwerfen. Getränke hier ins Mischpult schütten. Das fand ich irgendwie total spannend. Mach nicht so ganz so voll für mich bitte, weil ich hier Regler und Knöpfe habe, wo das Bier nicht reinsickern darf. Dankeschön. Ich kann dir auch das hier geben. Dann machst du hier einen Schluck. Nee, ist schon okay. Ist schon die Menge. Es geht nur, dass ich nicht. Was ich total abgefahren finde, und das hat ja viel auch mit Geschmack zu tun. Du weißt ja, Frauen können ein bisschen mehr riechen. Einfach biologisch geht da mehr ab. Heißt jetzt aber nicht, also der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend, dass jetzt da irgendwie was völlig fehlt, aber bei uns. Aber ich finde halt spannend beim Craft Beer, dass halt in Berlin gibt's ja so eine Beer Academy, wo du auch so Getränke Workshops machst, also wo die irgendwie da neuen Biere hinstellen, zu jedem die Geschichte erzählen und du hast irgendwie 3 Stunden lang quasi wie so eine kleine Vorlesung, die sehr lecker ist. Und das wurde gegründet von einer Bierfamilie, die unter die Besten der Welt gekommen ist mit ihren Knospen oder mit ihrer Fähigkeit, Biere zu erkennen und hätte auch zu früher keiner so gedacht, dass es mal Sommeliers für Bier gibt, ne? Ja. Aber ich fand das spannend, dass Frauen da kommen. Weißt du, dass du irgendwie so ein typisches, wo du denkst, ja, Bier, und so, dass dann einfach da sowas kommt, finde ich total spannend. Glaube ich nämlich bei Fleisch dran, dass es da wieder Frauen geben wird, die eher mit dem neuen Fleisch um die Ecke kommen, das heißt dem Guten, dem Anderen und so weiter, als dass das jetzt wieder irgendwie Männer sind. Also ich glaube schon, dass das... wir werden in Zukunft Metzgerinnen erleben, die groß werden. Ja, ja. Gibt's schon letzte welche? Kennst du schon welche? Mich hat letzte Woche eine Frau angerufen und gesagt, sie will eine Metzgerei in Berlin aufmachen. Oha. Jo. Und zwar für nicht einfach nur, sondern von Kühen, die Gras gefressen haben. Ja. Da ist hier mit Sicherheit ein Markt. Also die Stadt ist groß genug und so viele ordentliche Metzger gibt es, glaube ich, nicht in der Stadt, oder? Es gibt noch 20, 30 Metzger, die in der Innung sind. Das ist ja dieser Verband von Handwerksmetzgern. Ja. Und ich würde dich vielleicht zu 3 oder 4 schicken. Ja. Das ist echt so begrenzt einfach. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass der Metzger weiß, wo das Vieh herkommt, dass er das cool gemacht hat, dass da auch ein bisschen Abwechslung im Angebot ist. Und das ist echt zu wenig geworden. Wir haben in den letzten 10 Jahren die Hälfte aller Metzgereien verloren, die wir in Deutschland hatten. Das war vorher schon scheiße. Ja. Das ist jetzt richtig scheiße. Und verloren und haben das krasse die Discounter, ist, ne? Die Supermärkte. Es gibt ja auch Supermärkte, die so tun, als wären sie keine Discounter. Ja, den direkten Bezug kann ich nicht nachweisen, aber ich kann dir sagen, dass es halt einfach fatal ist, wenn draußen ein Dorf ist und da hat sich eine Metzger erhalten, dann steht da so ein Klotz und alle sagen, ach komm, die Mortadella schmeiß ich noch mit in den Wagen bei Netto. Ja. Dann wird der nicht davon weiter existieren. Dann wird sich der Sohn überlegen, und um den geht's ja dann irgendwann, und das war jetzt wahrscheinlich wieder so ein Schritt, mache ich das hier weiter oder mache ich den Laden dicht? Ach komm, ich mache den Laden dicht und werde irgendwie Netzwerkadministrator oder irgendwas in der großen Stadt. Also das ist immer so ein Ding. Und was mir aufgefallen ist, ich recherchiere gerade viel zu dem Thema, das ist wie beim Wein, musst du dir vorstellen, ich habe dir eben erzählt von den Mikroorganismen, die in seiner Wurst aktiv sind, das gilt genauso für die Edelschimmel. Beim Wein spricht man ja vom Terroir, das heißt, dass du wirklich einen Wein hast, der aus einer bestimmten Region kommt und wo du schmecken kannst, dass das von der Lage, von dem Boden kommt und so weiter. Ja. Deswegen kennen wir auch solche Weingebiete irgendwie. Und bei der Wurst ist das gar nicht anders, jedenfalls bei den ganz traditionellen Sachen, dass du halt wirklich Reifekammern hast, die ein gewisses Mikroklima haben, aus Schimmelkulturen, aus selbst in Metzgereien gibt es gewisse Mikroorganismen, dass die bei einer Salami gar nicht diese Starterkulturen dazu setzen können. Starterkulturen sind eben die, was ich eben geschrieben habe, die guten Bakterien, ja. Die kriegt man heute in Reinform, so wie du auch Reinhefe bekommst zum Bierbrauen und für den Wein, die du halt am Anfang dazu gibst, damit da nicht am Anfang so viel Terror losgeht und dass der Wein dann nachher umkippt oder sowas. Und in den traditionellen Metzgereien, auch gerade so Italien und sowas, haben sich solche Kulturen erhalten. Deswegen ist jede Metzgerei, die aufgibt und jede Metzgerei, die stirbt, ist im Grunde auch ein Geschmack, der stirbt. Du meinst, in der Metzgerei erhalten, die sitzen da sowieso auf den Wänden und auf dem Boden? Oder wie meinst du das? Nein, in der Luft, ja, der genau. Luft, also, genau. Sind, also ja, wie im Weinkeller halt. Wie im Weinkeller. Und es gibt auch Bäcker, die sagen dir, ich könnte jetzt diese Bäckerei vergrößern oder nochmal bauen und es würde nicht dasselbe Brot bei rauskommen. Ja. Ich kann dir das Rezept mitgeben. Im Grunde ist es Mehl, Wasser und Hefe. Ja. Und dann verschiedene Mengen am Teig. Du wirst nie in deiner Wohnung dieses Brot backen können, weil der Brotbäcker eben in diesem Klima, jetzt sind wir wieder, ist das nicht unhygienisch? Nein, das ist genau das, was ein gutes Lebensmittel braucht, eben diese lang erfahrene, sozusagen aus dem Raum kommt einfach gutes Brot. Und das ist bei Wein so, das ist bei Bier so, würde ich sagen fast, und das ist eben auch bei Metzgern so. Und das stirbt eben mit jeder Metzgerei, wenn ich jetzt sage, die Hälfte der Metzgereien sind weg, das sind für mich die Hälfte der Geschmäcker auch im Zweifelsfall. Ja. Und die werden ersetzt durch Edelstahlräume, die nach jeder Produktion klinisch rein gesäubert werden, wo nichts überlebt, weil wir die Argumentation haben, das ist auch immer die Argumentation, wenn du der Industrie zuhörst, die sagen, ja, ist aber schön sauber und das sind keine Keime und das wollt ihr doch so. Genau. Und Sören Torben, zieh mal lieber einen Helm an, wenn du auf das Gerüst kletterst. Genau. Ich habe auf dem Spielplatz jetzt ein Kind gesehen, das hat einen Helm angehabt. Auf dem Spielplatz, ein Kind mit einem Helm. Einfach so. Ja, also... Das hat mich ein bisschen irritiert, aber vielleicht ist das genau der Kulturwandel, in den wir reinwandern. Wir haben übrigens 2 Anrufer, wir könnten mal ein bisschen telefonieren. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Der Henrik Hase ist zu Gast. Es geht ums Essen und Henrik weiß wirklich sehr, sehr viel übers Essen. Aber nicht alles. Nicht alles natürlich, aber immerhin, wie man es lecker zusammenrührt, wie man es lecker zubereitet und wo man die leckeren und die guten und die... ja, die leckeren Sachen kriegt. Eigentlich geht's, wie du sagtest, eigentlich geht's nur um leckeres Essen. 0331 70 97 110. Woher kriegt ihr eigentlich euer leckeres Essen? Fragen wir mal Paul. Hallo, Paul. Hallo. Woher kriegst du denn leckeres Essen? Aus dem Supermarkt. Okay. Welcher? Ja, darf er sagen, klar. Rewe. Okay. Was holst du da? Was holst du da? Also gibt's da irgendwie, bei Rewe gibt's jetzt ja nicht nur ein Produkt oder sowas. Was holst du dir da gern? Viel Gemüse, frisches, aber das ist ja leider immer nicht aus der Region. Und ja. Aus der Region wäre es dann auch teurer. Und wenn es irgendwie gut angebaut ist, aber so viel Geld ist halt irgendwie nicht da, sich das immer zu kaufen. Also ich würde mir am liebsten jeden Tag ganz viel Gemüse und Obst und so kaufen, aber dafür ist das Geld irgendwie nicht da und das ungesunde Zeug ist natürlich irgendwie billiger und das finde ich immer sehr ärgerlich. Aber du kochst viel, oder? Also wenn du frisches Gemüse kaufst, dann kochst du auch viel, oder? Ja. Ja. Weil das finde ich ist auch immer so ein Ding, selber machen, klar, du haust halt Zeit da rein, aber es bringt dir irgendwie, also es ist im Endeffekt günstiger und du bist irgendwie näher dran an dem, sag ich mal, was echt ist. Cool, aber du hast irgendwie schon, du hättest Bock irgendwie, dass es mehr davon gibt, oder? Ja, also ich fände es auch cool, wenn so regionale und gut angebaute Sachen ohne irgendwie Chemie und Dünger, also so irgendwelche Chemikalien noch dabei oder so, wenn die irgendwie günstiger wären oder irgendwie gefördert werden würden oder so. Weißt du, sind die eigentlich wirklich teurer? Also die Kartoffeln, die ich im Supermarkt kaufe, sind die wirklich teurer als die Kartoffeln, die ich auf dem Markt kaufe vom Bauern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kommt. Das sind die billiger, nicht sind die teurer. Das kommt immer darauf an, welche Kartoffel du kaufst, zu welchem Zeitpunkt. Ja. Regional ist, wenn es Hochzeit ist, also wenn das, was jetzt gerade da ist, ist das nochmal günstiger. Und wenn du dann, also ich muss, du erinnerst mich gerade einfach, weil du es jetzt gerade erzählst, auch, dass es einfach auch den Preis hat. Ich erinnere mich einfach an auch diese Geschichten, die ich in den letzten Jahren so erlebt habe, wo mir Bauern einfach wirklich Scheunen zeigen, in denen massenweise tausende Tonnen Kartoffeln liegen, wo sie sagen, die werde ich nicht los, weil die aus Ägypten gerade besser aussehen. Und das entscheidest nicht du, der jetzt irgendwie Bock hat, irgendwie regionale Kartoffeln zu haben, sondern das entscheidet irgendwie jemand als Chefeinkäufer, der sagt, nee, die müssen jetzt aber irgendwie so schön Frühlingskartoffeln jetzt zum Spargel, wenn wir neue Kartoffeln haben, dass wir Kartoffeln bis in Mai, Juni reinkriegen, noch aus dem letzten Winter, wenn man die gut lagert, die sind nicht schlechter. Ja. Ja, das wissen wir wieder nicht. Und die wären eigentlich viel, viel günstiger, als wenn wir natürlich das aus Ägypten, dann auch noch Bio, irgendwie aus der Wüste karren. Also natürlich sind die teurer. So, die anderen sind rotzebillig. Die habe ich alle, wir haben so Kochaktionen gemacht, deswegen erzähle ich das. Und da haben wir einfach tausende Kilo Kartoffeln geschenkt bekommen, weil der Bauer die wegschmeißt. Und dann weiß ich halt immer nicht, was ist denn dann teuer? Ne? Also da kriegst du dann irgendwie so eine Fake-Welt geliefert, weil irgendjemand sich denkt, ja, das muss aber irgendwie so und so aussehen. Und dann stehst du da im Gemüseladen und im Grunde genommen, ey, wenn du einen Kartoffelstampf machen willst oder einfach nur irgendwie kleine Kartoffeln essen willst, ist es dir völlig wurscht, ob die jetzt alle gleich groß sind oder ob da ein paar kleine dabei sind. Also diese Themen spielen da auch irgendwie mit rein. Und da finde ich, da machen wir uns auch so viel vor, da sagen wir immer, ja, ist alle zu teuer oder sowas. Aber wir sehen einfach auch nicht das, was angebaut wird. Wir kriegen einfach nicht das auf den Teller, was eigentlich da wäre. Und dann würde das schon mal günstiger werden. Ja, und dir würde ich jetzt raten, ey, guck mal, dass du guckst auf, also A, finde ich es geil, in Berlin gibt es echt viele Wochenmärkte und da gibt es natürlich welche, wo du so Edelgemüse, also wo Gemüsehändler dann auch schon so super picky sind und das ist dann alles so super teuer und du weißt auch nicht mehr, was ist. Aber es gibt's bei mir zum Beispiel im Schillerkiez da, Tempel, Neukölln ist es, da gibt's so einen Kartoffelonkel, ey, der hat auch günstige Sachen aus der Region und so, der hat natürlich auch irgendwie Zypern und sonst was, die sind dann auch teuer, irgendwie auf Vulkangestein gedönst oder so. Aber ich glaube, es ist immer so die Frage, was kostet du zu welchen Zeitpunkten und so. Und und eben gucken, ob du irgendwie es hinkriegst, so einen Direktbezug herzustellen. Also wie gesagt, da ist dieses diese Farm, ich sage jetzt mal den Namen Speisegut, das ist unser Bauernhof da. Da gibt es einfach Phasen, deswegen habe ich hier diese Kürbisse eingemacht, da lagen einfach 8 von diesen Kokaido-Kürbissen bei mir zu Hause, weil ich wusste einfach nicht mehr, was mit denen zu tun war. So, und dann habe ich die eingemacht. So. Also es gibt einfach zu Hochphasen so viel von dem Zeug, dass die wieder untergemulcht werden. Auch zum Beispiel Salate, die werden wieder untergeflücht, wenn dann zu viel am Markt ist. So, natürlich ja gut, könnte man das Salat kann man wahrscheinlich schlecht einmachen, ne? Oder was würde man mit dem Salat machen? Nee, der vergammelt einfach. Ne? Kriegt halt die Schildkröte dann. Also. Genau. Aber weißt du, das meine ich. Also das ist eben das Problem, wenn du halt dann auch einfach, und ich kann jeden verstehen, dass du auch von so einem Supermarkt irgendwann abhängig wirst, weil es einfach nichts mehr gibt. Ich weiß nicht, gibt es bei dir in der Region einen Markt? Also was heißt Region? Du bist ja in irgendeinem Stadtteil. Lichtenberg runter. Ja, also es gibt bei mir schon, also einen Markt, der ist jetzt neu, da war ich noch nicht. Und der andere ist da jeden Dienstag und Donnerstag, glaube ich, aber ist halt ein Obst- und Gemüsehändler und der hat jetzt auch nicht so die regionalen Sachen. Das ist auch schwierig, immer diese, finde ich auch die Unterschiede. Und dann sagst du irgendwie, ja, geht mal auf den Wochenmarkt. Dann hast du, ich habe in Halle studiert, da bist du auf den Wochenmarkt gegangen, da gab es noch einen Produzenten. Ja. Die anderen hatten alle bunte Marktständchen, sind aber morgens auf den Großmarkt gefahren, haben sich die Salatkörbe gekrallt, die anderen nicht mehr wollten und haben die dann irgendwie zum gleichen Preis auf dem Markt verkauft. Das ist auch immer schwierig. Und da merkst du halt, wie viel du dich damit beschäftigen musst eigentlich, bis du das mal durchdrungen hast. Das finde ich halt auch so fies. Das ist halt so wahnsinnig anstrengend und das ist auch eine Arbeit oder ein Aufwand, den die wenigsten Menschen treiben wollen. Gibt's irgendeine Infrastruktur? Gibt's irgendwelche Anlaufstellen, wo ich hingehen kann und sagen, sag mir doch mal, zu welchem Metzger ich gehen kann. Sag mir doch mal, welchen Gemüsetypen ich nehmen kann oder so. Also es gibt, da kannst du auch mal gucken, ob es das bei dir im Viertel gibt oder im Stadtteil. Es gibt die Food Assemblies, die ich ganz spannend finde. Mhm. Food Assembly, also Assembly. Das System ist quasi so ein Wochenmarkt, aber so gestaltet, dass du quasi die Sachen online vorbestellst. Dann kommen die Produzenten in die Stadt, machen quasi so einen Mini-Wochenmarkt, verkaufen aber nur das, was die Leute vorher bestellt haben. Es ist quasi wie so ein Abholsystem. Geil. Für die Produzenten ist es halt cool, weil sie halt nur mit dem Kram reinfahren, den sie auch wirklich dann loswerden und auch wirklich frisch ernten können. Also jetzt im Fall nicht von Kartoffeln, aber von Salat oder sowas. Dann schneiden sie nur die Körper ab, die sie wirklich bestellt haben. Das ist halt so topfrisch. Es ist super slick mit diesem Online-Ding. Ne? Also da hat mal jemand irgendwie nachgedacht und das Ding so gemacht, dass es auch irgendwie praktisch wird. Mhm. Das heißt, Food ist, das kann ich empfehlen. Dann gibt es natürlich von der Zeit eine coole Bäckerkarte, dann Zeit und Bäcker. Und dann haben die haben so eine Google Map, da sind irgendwie alle möglichen Bäcker drauf. Die haben mal irgendwie gefragt, wo sind in Deutschland die besten Bäcker, oder? Ja, genau, wo sind die besten Bäcker und so weiter. Die finde ich auch ganz cool. Ansonsten ist der nächste gute Bäcker. Ist ja abgefahren. Jo. Gibt's bei Zeit Online. Ja, super. So. Und ich finde, wenn wir warum machen wir sowas nicht selbst? Ich meine, klar, das ist immer so ein technischer Aufwand und so ein Filifanz, aber da würde ich auch gucken, google mal nach Foodblocks Berlin und so weiter und scroll dich da mal ein bisschen durch. Da findest du oft irgendwie auch so Geheimsachen, weil manchmal ist es auch gar nicht die großen Bäcker, die das dann sind, sondern irgendwie ein kleiner an der Ecke, den man dann findet. Und ja, also meine Erfahrung einfach aus dem, was ich so gemacht habe, ich habe gemerkt, desto mehr ich mich mit Kochen beschäftigt. Also ich meine jetzt nicht selber machen alles, so im Sinne von den Kartoffelchips bis sonst was, den ganzen Tag in der Küche stehen und alles selber kochen. Aber wenn man überhaupt anfängt zu kochen, dann konsumierst du anderes Lebensmittel. Vorher war ich auch so gewohnt, man kauft so auch packungsweise, ne? Also eine Packung davon, eine Packung davon, dann reiße ich die auf, merkst irgendwann, das passt jetzt nicht dazu, dann schmeißt du das eher weg und dann vergammelt das und so weiter und du verlierst eigentlich Warenwert, den du mal irgendwann bezahlt hast auf deinem Kühlschrank, weil du das nicht zu verwerten weißt. Und ich, momentan habe ich immer relativ wenig im Kühlschrank, weil ich halt viel zusammenschmeißen kann, aber das liegt dann aus einer Erfahrung und das ist nur Übung. Ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so ein Megatalent zu haben muss, aber wenn du halt gemerkt hast, so, egal, ich kann immer noch einen Kräuterquark machen aus einer ollen Zwiebel, habe ich heute gemacht, ein bisschen von dem Meerrettich eingemacht, den ich noch irgendwie rumstehen hatte, dann das dazu und dann noch die 5 Kartoffeln, die können so schrumpelig sein, wie sie wollen, nach dem Kochen sind die lecker und dann machst du einen Kräuterquark. So, wenn du das drauf hast, aber das musst du halt auch ein paar Mal gemacht haben, sage ich immer, so wie mit allem, was man so tut. Wenn du zum ersten Mal ein Fahrrad reparierst, wird es echt extrem aufwendig. Wenn du das schon 20 Mal gemacht hast, so einen Reifen wechseln, weißt du, hier, dam, dam, dam, und dann ist das Ding auf der Straße gewechselt. Mhm. Und das ist so ein Ding, einfach dranbleiben. Deswegen finde ich es cool, dass du kochst und dass du einfach frische Lebensmittel kaufst und dann einfach darüber gucken, schneller zu werden und cooler zu werden im Sinne von, was auch Resteverarbeitung angeht. Und dann kommst du auch da irgendwie zu, sag ich mal, billiger, weil du einfach mehr mit dem Zeug machst, was du kaufst und nicht irgendwie die Hälfte wegschmeißt. Oder halt irgendwie, sag ich mal, nur Pasta mit italienischen Ratatouille machen kannst. ne, wo du im Winter dann irgendwie eine Aubergine kaufen musst, eine Tomate kaufen musst, eine Paprika kaufen musst und das ist das Teuerste, was es da gibt. Ja. Anstatt zu sagen, ach komm, ich mach heute, kann ich einen geilen Gemüseeintopf machen mit irgendwas Billigem vom Lamm oder so, ja, da habe ich irgendwie Knochen, dann machst du halt irgendwie einen geilen Eintopf so weiter, dann kaufst du das Wurzelgemüse, das kostet gar nichts, da kostet dann irgendwie so ein Sellerie 1,50 oder so. Mhm. Also einfach, weil das meine ich mit regional, saisonal, ne, nicht scheißegal. Da gibt's, so. Es gibt eine ganz schöne App, wie hieß die denn? Jetzt habe ich sie wieder nicht. Die zeigt auch an, was für Gemüse und Obst gerade Saison hat. Weißt du, was ich geil finde? Das finde ich halt total klasse, weil das ist halt auch sowas, dass du, ich merke das ja an mir, ich interessiere mich dafür. Ich habe den Kühlschrank hängen. Siehst du? Ich kann leidlich kochen, aber halt auch eher so nicht, noch nicht mal auf deinem Niveau nicht. Also als ich dann irgendwann bei dir vorbeikam und du diese Suppe gemacht hast, war ich völlig beeindruckt. Alter, ich habe eine Suppe gemacht. Ja, eben. Ich war total beeindruckt. Und von deinem Kürbis bin ich übrigens auch sehr beeindruckt. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, genau. Einfach. Ich habe halt nicht auf dem Schirm, was ist eigentlich gerade, was hat gerade Saison? Also, dass im April Erdbeeren irgendwie ein bisschen absurd sind, das ist mir klar. Ja, aber die kann man herstellen. Das Ding ist, die werden aber teurer, weil es aufwendiger ist. Ja, das sage ich nochmal. Das ist mir einfach aufgefallen. Also das ist mir einfach aufgefallen, auch mit der Beschäftigung, wenn du halt, ich bin nun häufiger bei Bauern und ich habe eben auch eine Verbindung zu der Landwirtschaft. Wenn du Speisegut zum Beispiel bei Facebook eingehst, siehst du, was gerade bei uns auf dem Acker passiert. Also da kommuniziert der Bauer halt einfach, was so läuft. Und das Spannende ist, dann siehst du einfach, boah, krass, die Radieschen gehen voll ab oder boah, viel Salat und dann merkst du, das ist gerade reif, das muss weg. Ja. Also das wird nicht besser, ne? Irgendwann fängt der Salat an zu schießen und dann gibt's eine Blüte und dann wird er so saubitter, dass du ihn nicht mehr essen kannst. Also da merkst du irgendwie, dass es da gar kein, da stellst du nicht die Frage, warum gibt's denn jetzt hier nicht Paprika? Da merkst du einfach, macht gar keinen Sinn. Du musst jetzt das hier essen, weil das gerade reif ist. So, und was ich cool finde, das ist eine super Idee, die meine Freundin in Prag jetzt gerade verfolgt, ist, weißt du, wir haben diese Nachrichten, also eben, weißt du, Jacqueline, nee. Scarlett, sorry. Oh mein Gott. Jacqueline. Scarlett hat eben gerade die Nachrichten vorgelesen. Und ich kann mich immer wahnsinnig darüber aufregen, wir kriegen immer diese Börsenkurse um die Ohren gehauen und dann steht da irgendjemand und gibt so halbgare Informationen ab, wer heute irgendwie verloren. Wieso gibt's denn da nicht mal jemanden, der eine Wettervorhersage fürs Essen macht? Der sagt, pass auf, nächste Woche, es gab Riesenregen, Salat geht auf jeden Fall in 2 Wochen extrem in die Blüte. Wir müssen jetzt Salat essen. Die Möhren, Leute, wir haben also Möhren. Also wenn ich gerade in Brandenburg, kauft Möhren. Dann das. So, weil das fände ich einfach cool. Das wären viel mehr essentielle Informationen. Dazu müsste es halt auch jemanden geben, der das überhaupt versteht. Ja, und ich glaube, das ist eine Wettervorhersage. Es ist einfacher zu sagen, ja, sowas wie Börsenkurse oder so. Interessiert eh keinen, ja. Also die wenigstens können damit was anfangen. Also wer hat noch, außer vielleicht ein paar T-Online-Aktien, also wer kann damit wirklich essentiell was anfangen? Ja, vor allen Dingen diejenigen, die damit was anfangen können oder die damit was anfangen wollen, die haben ganz andere Quellen. So. Ja, genau. Das ist wieder oldschool. Aber mal zu wissen, wann was reif ist, was man gerade essen kann und so weiter. Das wäre eigentlich eine ganz, ganz schöne Serviceleistung, die auch das Radio bringen könnte. Das wäre was man tatsächlich wie die Verkehrsmeldung durchsagen kann. Du hast recht. Eben. Geht sogar für Fleisch. Ne? Also zum Beispiel das Osterlamm Osterlamm macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die Leute haben irgendwie Osterlamm kommt über dieses Opferlamm und so weiter, macht fleischmäßig von der Tierzucht gar keinen Sinn. Weil die Osterlämmer, das sind ja nicht die gerade geboren wurden, die man dann isst zu Ostern, sondern die sind ja aus dem November. Aber eigentlich sind die Schafe, die im November geboren, richtig lecker und auch gut abzuhängen. Also auch Lamm sind sie ja dann noch erst im Sommer oder am besten sogar wieder im November. Also am besten schmecken die sag ich mal, Jungschafe, die etwas über ein Jahr sind, die darf man nicht mehr Lamm nennen. Und gar nicht die so super jung sind, die schmecken da nichts. Beziehungsweise macht man das nur, dass die nochmal im Winter, wo kein Schaf eigentlich ein Kind kriegen würde, macht ja überhaupt keinen Sinn, da mitten im Frost da irgendwie ein Kind nochmal zu werfen. Aber über Züchtung hat man das halt wieder so hingekriegt, dass die da zweimal im Jahr kriegen. Oder eben zu dem Zeitpunkt, damit man irgendwie im Ostern irgendwie Lamm servieren kann. Wo ich dann immer denke, so wäre auch mal schlau, den Leuten zu sagen, also Lamm jetzt im Sommer, weil ihr kennt das Osterlamm, aber kurzen Teaser und dann da lieber das Essen, weil es schmeckt besser und macht mehr Sinn. Kann ich nur nicht sagen, das billigste Lamm kommt wahrscheinlich immer noch aus Neuseeland, weil das logistisch einfach so easy dahin zu transportieren ist, als diese ganze Geschichte, wenn du es versuchst, aus der Region zu kriegen. Das finde ich immer das Krasse. Du kriegst einfacher irgendwie Sachen aus Neuseeland hier im Supermarkt, jetzt wenn es um Lamm geht oder auch vielleicht Hirsch oder sowas, als dass die Wild- und Schaffleisch aus der Region kriegst. Und wie das kommt das? Ich verstehe das nicht. Also weil die Bauern da unten, die wollen doch auch von was leben. Also die das funktioniert produzieren über Masse, die so über viel Logistik. Das Fleisch kommt in so einen Container, das wird tiefgefroren, das reift auf dem Weg von Neuseeland hier hoch, also reif heißt ja, so ein Lamm muss ja auch abhängen, ne? Diese Logistik ist einfach eingespielt, es geht über Masse, es geht über in den Markt drücken und dann wird das einfach verkauft und dann liegt das in jedem Rewe. So, wenn jetzt Rewe macht keine Einzelkontrakte mit einem Bauern in Brandenburg. Das machen sie nur mit, sag ich mal, mit vielleicht 300 Bauernhöfen, die sagen, wir machen jetzt mal Lamm für Rewe aus der Region und dann können die das irgendwie wieder in ihr Sortiment integrieren, weil die brauchen ja auch diese, oder vermeintlich brauchen sie es, diese Sicherheit, dass es irgendwie konstant immer dasselbe gibt und da müssen die auch die Fleischteile alle gleich sein, dass sie da jetzt nicht irgendwie, dass der Verbraucher nicht noch abwägen muss, nämlich ein großes oder ein kleines, sondern dann muss es klein und mittel und groß geben und das muss immer gleich sein und muss jedes so und dann kommst du in diese Standardisierung rein und dann macht es einfach gar keinen Sinn mehr, irgendwie zwei Bauern hinterher zu fahren. Deswegen musst du das auf Eigeninitiative momentan machen. Oder halt eben dir Partner suchen wie, weiß ich nicht, eine Food Assembly, einen Gemeinschaftseinkauf. Es gibt auch Share a Cow oder irgendwie, also dieses Cowsharing. MyCow heißt das, mycow.de, glaube ich. Da kaufst du dann halt irgendwie zusammen eine Kuh, ja, oder kriegst halt ein Viertel oder eine Hälfte. Das ist dann insgesamt billiger, als wenn du das einzeln kaufen wirst. Kriegst aber natürlich irgendwie Rouladenfleisch. Meine Mutter hat das auch früher gemacht. Ich habe das auch mal gemacht. Der hat leider pleite gemacht. Wie hieß denn der? Local Gourmet hieß der Laden. Die haben auch mit so ein paar Bauern irgendwo im Schleswig-Holstein oder sowas zusammengearbeitet. Da konntest du dir dann auch die Kuh angucken. Also hast du ein Foto von der Kuh gehabt, konntest sagen, so, dich finde ich flauschig, dich esse ich. hast dann von der Kuh Fleisch bestellt. Und wenn genug Bestellungen zusammengekommen sind, ist sie halt geschlachtet worden. Dann hat es auch nochmal 3 Wochen gedauert, bis das Fleisch fertig war. Und aber Wurst mit Gesicht gibt's noch, oder? Wurst mit Gesicht. Kennt ihr, oder? Es ist diese Geschichte, wo die Schweine sozusagen fotografiert werden und dann auch wirklich dieses Gesicht von dem Schwein auf der Wurst, auf dem Wurstglas drauf ist, was da noch da drin ist. Fand ich eine super Geschichte, um das zu versinnbildlichen. Ich kenne viele Gesichter und ich muss sagen, eigentlich sind diese Erlebnisse, das finde ich das Krasse, auch beim Schlachten, also wenn ich bei sowas dabei bin, ist das, also das Gefühl ist ein anderes, als was man sich vorstellt. Also ganz viele Leute denken, das ist dann besonders eklig und wenn man das sehen würde, das ist ja auch mal, sind ja auch immer diese Argumente, wenn man das sehen würde, dann würde man schreiend wegrennen und nie wieder Fleisch essen. Das ist, wenn es eben so, ich rede jetzt nicht von dem Schlachthof, wo die Metzger, wo die Schlachter 3 Sekunden haben pro Tier, sondern ich rede jetzt wirklich von denen, die das mit Würde und Bedacht machen, dann hat das was anderes. Das ist immer noch kein Moment, wo du rumspringst und so dieses Beef-Ding kommt, ich rede jetzt von diesem Magazin, so geil, das Vieh ist tot. Das null. Aber dieser Moment, wo du merkst, da geht jetzt gerade ein Leben zu Ende. Und ich muss jetzt eigentlich alles dafür tun, dass dieses, wenn ich das jetzt essen will, dass es vom Kopf, dass da nichts von weggeschmissen wird. Das bin ich jetzt einfach schuldig. Mhm. Das spürst du in dem Moment. Und das sind eigentlich Momente, die sehr natürlich wieder eindrücklich sind, wo ich auch denke, das müsste man eigentlich erfahren, das müsste jeder erfahren. Kann auch jemand sein, der sagt, damit komme ich überhaupt nicht klar, das esse ich nicht. Also will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass das nicht so ist. Aber ich habe wirklich noch nie ich habe schon viel mit auch Gruppen sowas besucht, im Sinne von, dass ich dabei war und da waren Männer, Frauen dabei, Leute, die das noch nie gesehen haben und da ist noch keiner schreiend weggerannt und hat gesagt oder hat sich übergeben oder irgendwie sowas, sondern weil das einfach eine andere Atmosphäre ist und wir aber diese Bilder und diese Erfahrungen überhaupt nicht mehr gewöhnt sind. Unsere Eltern haben das irgendwie noch mitbekommen oder können davon berichten oder haben das einmal erlebt oder so. Da reichen 1-2 Erlebnisse, um das zu schnallen, aber danach isst du Fleisch anders, beziehungsweise ist dir dieses Bewusstsein einfach irgendwie da und deswegen, das ist Fleisch mit Wurst mit Gesicht, versucht das wieder zu beleben. Ich glaube, das ist ein Weg, das zu machen, ein einfacher. Ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu gucken, wo die Chance sich bietet, dabei sein zu dürfen und das einfach zu machen. Wir machen zum Beispiel dieses Schlachtfest Berlin, wo wir einen Dinnerclub machen in der Markthalle 9. Wo verschiedene Köche jeweils ein Tier von Kopf bis Fuß verarbeiten. Mhm. Dieses Nose to Tail heißt das Prinzip. Und da haben wir eine Kuh, ich glaube, es war ein Bulle, der hieß Kevin, komplett geschlachtet, verarbeitet. Und das letzte Mal waren es halt 2 Schweine aus der Region. Und da war ich auch von der Weide und da liefen die rum, wurden ausgesucht, bis halt zum zur letzten Wurst sozusagen dabei. Und das ist sehr eindrücklich, diese Erlebnisse. Und ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, das zu, ja, irgendwie zu erleben oder irgendwie begreifbar zu machen, weil nur so kommst du, glaube ich, auch dazu zu wissen, warum weniger vielleicht Sinn machen würde. Oder du kommst gar nicht auf diese Idee, einfach auch, was mir, also so, wie man auch Sachen wegschmeißen kann. Was mir am meisten wehtut, sind diese Grillerlebnisse. Ich weiß ja, nicht, ob ihr das kennt. Ja, klar, wo hinterher irgendwie noch 4 Packungen komische Wurst übrig bleiben, die keiner mit nach Hause nehmen will und die feuerst du dann in die Tonne. Oder die irgendwie verbrennen auf dem Grill und so, wo ich immer denke, Alter, kauf nicht 2 Packungen oder warum kauft nicht einer die Wurst für alle und rechnet irgendwie mal durch, jeder isst irgendwie ungefähr 1,5 Würstchen. Ja, mehr schaffst du gar nicht und nicht jeder isst 3 Stück Fleisch und sonst, sondern alle kaufen irgendwas Eingeschweißtes, Gemanschtes, beschweren sich, dass das ja so, dass sie sich das teure Fleisch, ne, jetzt mal angenommen, das teure Fleisch nicht leisten können, aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, weil die Hälfte nachher wieder wegfliegt, ne, ist wie bei den Kartoffeln. Grillfestproblem ist ja eigentlich, dass jeder nicht so viel mitbringt, wie er selbst ist, sondern jeder so viel mitbringt, dass alle davon satt werden und dann ist es natürlich zu viel. Ja, ich sag immer, jeder bringt 10% mehr mit, als er selber essen will. Dann ist genug da für die, die gar nichts mitgebracht haben, wenn irgendwie eine größere Menge Leute kommen. Und dann ist das Ding, eine Wurst gebraten in Franken, da wo die fränkische Bratwurst herkommt, so ein Wurstland, da gibt's so Bratwurst, dann nochmal so irgendwie eingemacht oder irgendwie sowas. Also das heißt, dass du danach die Bratwurst nimmst und irgendwie klein schneidest und daraus einen Wurstsalat machst oder irgendwie sowas. Und das finde ich, es hat auch wieder was mit Kochen zu tun, dass das einfach nicht wegfliegt, sondern sagst, okay, eine Bratwurst gebraten ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, was man morgen nicht essen kann, sondern die ist ja dann irgendwie gebraten, die ist dann irgendwie nicht mehr roh oder irgendwas. Die kannst du wieder einpacken, machst du morgen einen Wurstsalat drauf. Aber die Idee, auf einen Wurstsalat zu kommen, ist erstmal so ein Ding. Hast du einen zweiten Löffel verschlammt oder was ist passiert? Ich habe irgendwie einen zweiten Löffel. Nee, den habe ich hier in den Kürbis gestellt. Ah, ich habe hier gerade die Teewurst angeschnitten. Mhm. Oh. Ist ja auch so ein Produkt, wo ich gedacht habe, hier, Paul, ich sag mal danke und tschüss. Ja, ey, Paul, mach weiter und Paul klingt gerade so, als wollte er noch was sagen. Wolltest du was sagen? Ja. Sprich. Hau. Und zwar, dass ich bei einer Sache besonders krass den Unterschied gemerkt habe zwischen aus der Region oder beziehungsweise in dem Fall selbst auf dem Balkon angebaut und irgendwie aus Spanien und grün geerntet. Und zwar bei der Tomate. Ja. Also das war richtig krass extrem der Unterschied, dass ich bei der Tomate vom Balkon richtig gemerkt habe, so schmeckt eine Tomate und das aus Spanien hat irgendwie, das hat nach nichts geschmeckt. Das ist der Unterschied zwischen reif geerntet und grün geerntet. Darum nimmt man für Sösken, ja, also ich jedenfalls und viele, die ich kenne, nehmen halt für Soße auch Dosentomaten, weil die sind reif in die Dose gekommen. Also sind reif geerntet und eingedost worden. Das Ding ist viel intensiverer Geschmack. Ich war mal bei einem Bauern, der hat mir die reifsten Tomaten gezeigt. Also ich kenne es jetzt ja auch selber, wir haben auch bei uns Tomaten, aber davor, wo ich das jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, auf ein eigenes Tomatenfeld zu gehen, da war ich bei einem Bauern, der hat uns diese Lebensmittelverschwendungsproblematik gezeigt, also es war ein Biobauer, hat gesagt, diese Tomaten, die jetzt hier dranhängen, in der Hochphase hast du echt, das wird reif über den Tag. Die Dinger werden, also eine Tomate wird prall, dann platzt die irgendwann auf, weil sie so viel Zucker hat und weil sie so viel Spannung hat, so, weil so diese Innen, so. Der hatte, die waren noch nicht aufgeplatzt, die waren aber schon zu reif für den Handel. Ja. Weil der Handel nimmt nur Tomaten, die noch 2 Wochen lang in der Kühlung durchhalten. Mhm. Weil sonst platzen die sozusagen. Das heißt, frische Tomaten bekommst du nie im Supermarkt. Also nicht frische Tomaten schon. Frisch im Sinne von, was heißt frisch? Frisch heißt irgendwie vom Bauernhof, frisch ist für mich erstmal nicht so eine Qualität. Geschmack wäre jetzt für mich ein Kriterium. Ja. Und dann sind wir auch wieder bei dieser Lidl-Diskussion, wo du sagst, wir wollen mal über guten Geschmack reden. Ja. Reife Tomaten gibt es in keinem Lidl. So. Ja. Und das muss man erstmal verdauen. Und dann können wir uns gerne über den Geschmack unterhalten, aber dann liefert erstmal reife Tomaten. Und dann wollen wir erstmal sehen, wo ihr reife Tomaten herkriegt. Die Bauern haben mir gesagt, diese reifen Tomaten können wir im Grunde genommen noch in die Tonne kloppen, weil die halten eben nicht lange genug durch. Und das muss man sich mal versimpeln. Wenn du auf deinem Balkon jetzt eine Tomate pflückst, dann machst du das dann, wenn die am besten aussieht, wenn du sagst, so, morgen platzt die. Oder die ist schon geplatzt, ja scheißegal, wenn die dann einfach so ein bisschen aufreißt. Ja. Und dann ist die zuckersüß und sonst wie. Sowas wirst du nie im Supermarkt finden. Einfach, weil es nicht funktioniert, logistisch. Es würde mich nicht wundern, wenn ich noch nie eine reife Tomate gegessen hätte, in dem Sinne. Könnte sein. Ja. Aber das gilt für alles. Ja. Könntest du für alle anderen Produkte, die du da findest, auch gelten lassen. Jetzt sagen wir mal, gut, bei Rüben und so weiter, würde ich jetzt sagen, da kann man, das ist so Lagergemüse, ne? Mhm. Aber alles, was du sozusagen auf den Punkt eigentlich haben willst, ist es eben genau das, dass es einfach das Frischeste nicht gibt, weil das sozusagen morgen verdirben würde oder irgendwas oder in den nächsten 2 Tagen und das nimmt dir kein Supermarkt, auch nicht mal ein kleiner Händler ab, weil er sagt, das tue ich mir doch nicht an, da irgendwie jetzt, wenn das morgen nicht verkauft ist, dann kann ich es ja nicht nochmal einen Tag hinlegen, also muss ich es wegschmeißen. Macht logistisch Sinn und so, aber deswegen kennen wir eigentlich keine reifen Tomaten mehr. Die reifen Tomaten in Italien, wenn du jetzt eine Dose kriegst, sag ich mal, da kommen dann kannst du ja wieder die Reifen reinmachen, weil das ist ja konserviert. Also deswegen schmeckt das dann auch wieder besser als, sag ich mal, die aus dem Supermarkt kommt. Paul, jetzt aber, schönes Wochenende. Ja. Und danke für deinen Anruf. Tschüss. Vielen Dank. Bitte. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Henrik Hase ist wird Food-Aktivist genannt, redet eigentlich den ganzen Tag nur über leckeres Essen und weiß, was leckeres Essen eigentlich bedeutet, was Geschmack eigentlich bedeutet. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich lade euch ein, anzurufen und zu erzählen, wo ihr denn lecker essen geht, beziehungsweise wo ihr leckeres Essen findet, wenn ihr leckeres Essen kauft. Passt gerade so schön, darum ist der Sven jetzt dran, der hat eine Frage. Hallo Sven. Moment, Sven, ich muss hier gerade mal diese Teewurst probieren. Oh, lecker Teewurst. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Teewurst. Und, so, aber ich kenne aber halt nur das Zeug irgendwie aus dem Kühlregal, wo hier Jörg Pilawa für Werbung ist. Soll ich nochmal kurz, ich will dich jetzt gar nicht stoppen in dem, was du sagen willst, jetzt den Anrufer, aber Teewurst ist im Grunde genommen eine feine Mettwurst, das heißt also ja Mettwurst, was groß. Und die ist im Grunde genommen ganz fein geschnitten, also gekuttert nennt man das, ist so mehrere Messer, die in so einer Trommel laufen. Der Umstand, dass der Löffel in diesem säuerlichen Kürbisglas gestanden hat, gibt dieser Wurst nochmal einen Kick. Also wir essen hier gerade, ihr müsst euch das vorstellen, als wenn man, also ich habe hier so eine Wurst angeschnitten, die ist schon so fast aufgeplatzt dadurch, die ist schon richtig unter Spannung und ich habe jetzt einfach wie so ein Löffel, einfach mal so einen Löffel Wurst genommen. Ich finde das halt, also wenn man jetzt so Pastete oder sowas, ne? Teewurst muss immer so leicht säuerlich sein, ist nämlich die eigentlich auch eine Beginn oder dass diese Säuerung ist wieder eine Milchsäure, wo Bakterien, die umgearbeitet haben, dass andere Bakterien nicht rankommen. Die ist jetzt von meinem Metzger, ne? Die ist von deinem Metzger. Großartig. Hat bei dem noch nie gekauft. Okay, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen. Entschuldigung, hallo Sven. Was soll ich denn schmecken? Entschuldigung, wir essen gerade. Kannst du später nochmal anrufen? Ich glaube. Mit vollem Mund spricht man nicht, schon klar. Oh Mann. So, machst du mal noch so ein Bier auf, Henrik? Ja, sicher. Danke. Entschuldige, Sven. Wir wollen. Alkohol. Schon mal Teewurst, Alkohol, okay. Diese Teewurst ist ja wirklich der Kracher. Musst du mit Schwarzbrot essen, das schmeckt noch besser. Schwarzbrot haben wir nicht. Haben wir Brot, ja. Henrik? Ja, wir haben Brot. Wir haben so ein Früchtebrot hier und auch so ein anderes. Anderbrot. Früchtebrot passt da nicht zu. Aber so ein Pumpernickel, ne, meinst du? Ja, so ein Pumpernickel, sowas passt da. Aber ohne Rübenkraut, den Pumpernickel. Ich habe mal einen Pumpernickel ohne Rübenkraut gegessen. Das war auch ziemlich lecker. Okay. Also es hat auch ganz anders geschmeckt, also nicht so zuckrig. Und lass dich nochmal erzählen, warum er angerufen hat. Ach ja, stimmt. Sven, warum rufst du überhaupt an, Sven? Was willst du denn? Ja, hast du was zu essen mit? Nee, ich war noch nicht essen, aber ich gehe gleich was essen. Nee, meine Frage ist ja eigentlich, weil ihr habt ja von auch schon von reifen Sachen gesprochen, also sprich, dass es ziemlich schwierig ist, wenn es reif ist, das dann in den Markt zu bringen. Ja, das ist mir sehr, sehr massiv bei Erdbeeren aufgefallen oder bei Himbeeren. Ja, ich kaufe keine Erdbeeren mehr, die aus Spanien kommen, weil die meistens gespritzt werden und da reagiere ich allergisch drauf, also richtig allergisch. Ja, und Tomaten oder Erdbeeren, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Welche kommen aus Spanien? Erdbeeren, okay. Aus Spanien. Ja, jetzt sind jetzt wieder sehr aktiv in den Läden zu kriegen. Also es ist schon ziemlich schwierig, überhaupt hier in Berlin einen Markt zu finden, wo man auch wirklich draufstehen hat, woher das Ding kommt. Ja, wie lange das schon gelagert hat und so und welcher Bauer. Das ist schwierig. Also ich koche sehr viel, ja, und ich mache auch das, was dein Kollege gerade meinte hier, von wegen, ja, mit den Wiederverwerten, ja. Also wenn ich zum Beispiel hier brate, wir haben jetzt letzte Woche Wochenende schön gegrillt. So, da sind ein paar Würstchen übrig geblieben. Passiert, ja. Dann werden die ja klein geschnitten, dann gibt es nächsten Tag Wurstgulasch. Ist einfach so. Ja. Schön geil. Mit Tomaten, ja, schön. Wurstgulasch kann geil sein, glaube ich auch. Bei uns in der Kantine gibt es das auch manchmal. Ja, das ist kein Wurstgulasch, das ist wie gewollt und nicht gekonnt. Ja, das ist halt, und je nachdem, ob die Wurst in Würfeln oder in Streifen ist, weißt du auch, was sie am Vortag noch war oder wie sie am Vortag gemeint war. Das Schlimme ist halt, wenn in der Kantine eine Bratwurst ist, dann ist die meistens mehr gebrüht als gebraten. Also, sorry, aber. Muss halt außen schnell knusprig sein, was hier dann nicht ist, ne? Ja. Genau, und vor allen Dingen, ich brate sie ja nochmal ganz kurz in der Pfanne an, um den Geschmack mit in die Soße mit drin zu nehmen. Ne? Das ist halt sehr wichtig, weil ein Geschmacksträger ist nun mal Fleisch und Zwiebeln halt. Ne? Das sind die Geschmacksträger, die brauchst du halt im Essen, gerade bei Soßen, die halt deftig sein sollen. Ne? Was du ja gesagt hast mit den Tomaten, ich fand das ganz spannend. Also merkst du, du hast Bock, dass da irgendwie draufsteht, kommt daher, ich hätte zum Beispiel auch gerne drauf gestanden, welche Sorte es ist. Davon abgesehen, genau. Ich war bei Tomaten kann ich noch, ich war mal in Holland, hab mir das angeguckt, wo die da angebaut werden. Da gibt es ja so Sachen, wenn du bei Google Maps mal, wie heißt das Dorf? Gib mal Monster ein. Bei Google Maps Monster Netherlands so ungefähr. Da kannst du, wenn du da rein und raus zoomst, die ganze Region ist unter Glas. Da sind nur Gewächshäuser. Und da wachsen Tomaten und die wachsen teilweise auch, ich war so auf Krawall gebissen, so, ja hier, komm, da ist ja überall Pestizide und so, zeig mal, weil das waren jetzt keine Bios. Die wachsen da aus Steinwolle. Die Steinwolle kommt aus der Eifel. Da ist überhaupt keine Erde da. Die kriegen so Nährstoffe über so Sonden, die Pflanzen. Riesige Pflanzen, alles voll mit Tomaten. Die ernten die auch relativ reif. Also relativ sagt immer noch Transport und so weiter und bis es in Deutschland ist und gekühlt und so weiter. Und die sprühen da gar nichts drauf, haben sie mir erzählt, weil sie die halt direkt nicht mehr waschen wollen, sondern die wollen sie direkt pflücken. Das geht vor allem um diese ganz kleinen Cherry-Tomaten zum Beispiel. Mhm. Und dann hatten sie auch verschiedene Sorten und so weiter. Ich war so, oh, cool, wusste ich ja gar nicht. Und das gibt's dann auch bei Supermärkten. So, Ding ist, im Supermarkt steht's nicht dran. Steht's nicht dran. Das heißt, du stehst im Supermarkt, schreibt keiner dran, welche Sorte das ist und wo es herkommt. Und auch keinen Produzenten, weil, wie gesagt, das kann ja heute die Tomate sein, morgen die Tomate und dann wollen sie eben nicht den Eindruck erwecken, da steht halt dran, das Holland. Das steht halt irgendwie. Genau, das steht dran und das war dann, ja. Oder Spanien oder Italien. Und es ist halt ziemlich schwierig rauszukriegen. Erstens, das ist auch bei Fleisch so. Ja, ich gehe sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor 2 Monaten seit langem mal wieder einen richtig leckeren Gulasch gemacht. Alles selbst gemacht. Ja, also nichts irgendwie Dose oder so, sondern alles selbst gemacht von Mutters früher, wie man das gemacht hat, schön mit Lecho und reingeschnippelten Paprika und dann noch mit Tomaten mit dazu und so alles drum und dran. Und ich habe gleich gesagt, pass auf, dann nehmen wir lieber ein bisschen mehr Geld in der Hand und kaufen hier nicht dieses abgepackte Kackfleisch, ja, sondern nehmen wir zum Fleischer. Ist auch schön. Ja, das ist so. Ich brauche das Fleisch nur immer umdrehen in der Dose, also hier in dieser Styroporpackung da. Und wenn ich dann nicht zurückdrehe und sehe, wie schmierig der transparente Deckel ist, dann weiß ich, wie lange das Fleisch schon gelegen hat. Und da kriege ich dann schon so einen Hals. Ja, ist ja schön, dass das 2 Euro günstiger ist. Aber schmecken tut's nach nichts. Kann ich gleich Papier futtern. Wenn da das Wasser rausläuft, hast du auch oft das Problem, dass, kann ich dir nur mal reinschmeißen, weil ich es jetzt gerade auch wieder gelesen habe. Das Fleisch hält ja gewisse Wasser. Was ich eben gesagt habe, wenn du ein Schwein ohne Stress schlachtest, dann hat es eine bessere Wasserhaltbarkeit. Also das hält das Wasser im Fleisch. Im Fleisch ist ja relativ viel Wasser. Mhm. Und desto älter die Tiere werden und desto geiler die geschlachtet werden, im Sinne von desto unbemerkter sozusagen das für das Tier abläuft und desto fairer finde ich im Sinne von, desto schneller das abläuft, desto weniger hast du, dass es irgendwie rausläuft, dass du unten diese Suppe hast, wo die sind ja immer auf dieser Feuerzeugwarte. Ich hatte mal, irgendwann musste ich mit diesem Fleisch kochen, ich weiß gar nicht mal, wann das war, und ich habe dieses Vlies, was da unten drin ist, dieses Taschentuch habe ich mit in den Hackteig reingemanscht, weil ich gesagt habe, alter Schwede, aber das brauchen die, weil es halt rausläuft und das hat damit zu tun, dass die Schweine aber viel zu jung geschlachtet werden, eben mit 5 Monaten, nicht eine lange Zeit haben, dadurch aber auch eine mistige Fleischqualität haben und dann kriegen sie noch Panik in dieser Box, in der sie da vergast werden und dann läuft die Suppe raus. Aber geil, wo hast du das Fleisch her? Du hast irgendwie, wolltest glaube ich auch sagen mal, wo du das hergeholt hast. Direkt beim Fleischer, wir haben bei uns einen richtigen, der ist schon fast 100 Jahre da. Ja. Ja, die haben vorher den Laden ein Stück weiter im Dorf gehabt, der Rand Berlin und sind dann aber mehr nach Berlin reingezogen. Ja? Ja. Und man merkt den Unterschied derartig, weil wenn du das Fleisch klein schneidest, erstmal schon beim Schneiden merkst du das. So, und dann schmeißt du das Fleisch in eine Bratpfanne, es produziert so viel Flüssigkeit, dass du das teilweise schon abgießen musst, weil du möchtest das Fleisch ja kurz anbraten. Ja. So, und ich heb und nicht kochen. Richtig. Ich heb den Sud aber auf, also schmeiß das alles schön in einen großen Messbecher, heb den Sud auf und wenn ich dann der Meinung bin, das Fleisch ist super, kippe ich immer Stück für Stück ein bisschen von dem Sud dazu, um den Geschmack aus der Pfanne mitzunehmen. Und das hast du beim abgepackten Fleisch nicht. Und das ist das Gleiche wie beim Gehackten. Weißt du, da kriegst du Gehackte für, weiß ich nicht, 500 Gramm für 1,79. Ja, und so schmeckt das dann auch, ja. Wenn ich irgendwas mache, was ich, keine Ahnung, da reißt Hackpfanne oder was, ja. Gut, da kannst du die Gehackte dann nehmen, da kommt dann auch hier Würze drauf und das schmeckst du ja sowieso nicht. Aber wenn ich sowas mache wie Frikadellen oder hier, weil... Hast du schon mal selbst Wurst gemacht? Das finde ich ja, das finde ich ja ganz geil. Also kann ich nur jedem empfehlen, die Metzger gucken es vielleicht erstmal komisch, wenn sie es nicht kennen, aber mittlerweile dürfte das jedem Metzger mal passiert sein, die ich so besuche, dass ich einfach frage, ey, ich würde A, möchte ich gerne das Brät haben, so heißt das, wenn diese Wurstmasse, ne, das so ein bisschen wie ein Teig ist. Ist ein bisschen was anderes als Hack, weil das schon so eine kleine leichte Bindung hat, weil die es oft ansalzen und so weiter. Und dann sage ich, ich hätte gerne ein bisschen Darm dazu und ich habe so einen Wurstfüller zu Hause, so einen Handfüller, aber es geht auch mit einer Ölnachfüllstutzen, heißt der. Geht auch mit dem Fleischwolf. Oder mit diesem Aufsatz für den Fleischwolf, genau. Mhm. Und dann füllst du, dann nimmst du das Brät im Grunde genommen. Ich sag dem Metzger immer, mach eine Grundsalzung rein, weil der kann das Salz einfach besser untermengen, bevor ich dann mit Salz dann irgendwie das verteilen will. Dann bist du ewig am Manschen. Und dann hole ich mir irgendwie Kräuter vom Balkon oder du holst dir irgendwie mal so richtig fettes Bund Koriander, Zitronengras, eine Chili, ballerst das da rein. Drückst das in deinen Darm, also drückst das in den Darm, bindest den Kram ab und du hast die geilste Bratwurst, die es gibt. Und viele Metzger trauen sich das auch nicht mehr. Also eine frische Bratwurst kriegst du oft, ne? Also auch die frische meine ich jetzt nicht die gebrühte, das heißt nicht die schon so weiß ist, sondern die noch so richtig frisch ist. Aber die machen oft auch dann nicht mehr die frischen Kräuter rein, weil das dann natürlich irgendwie auch wieder auf die Haltbarkeit, ne? Also das wird dann am nächsten Tag ist nicht mehr grün, ne? Weil irgendwie oxidiert. Und dann machen die sowas nicht mehr. Aber du kannst es selber machen. Und viele Metzger reagieren voll cool. Die sagen dann, Darmkrisse geschenkt. Was machst du? Deine eigene Wurst ist ja geil. Bring mir mal eine mit, wenn du fertig bist. Also das finde ich total spannend. Also das, wenn du selber Wurst machen kannst, es ist cool. Was du vorhin erzählt hast mit dem Schlachten und so, da habe ich mir mal bei den Schweinen angeguckt, weil mich das einfach interessiert hat. Weil ich wollte mal wissen, ja, wo kommt das Fleisch überhaupt her? Und man hat mir das richtig in Ruhe erklärt, die hatten sich da richtig Zeit genommen, ja. Du hast den Metzger gefragt, oder wie ist es? Ich habe den Metzger gefragt, richtig. Weil ich hatte so dieses leblose Etwas, was da in der Kühltruhe liegt, bringt mir nichts. Ich möchte schon wissen, wo es herkommt. Und dann hat man, weil ich esse leidenschaftlich gerne Blutwurst, bin ich ganz ehrlich. Viele mögen es nicht. Ich finde es total lecker. Die wissen aber nicht, wie man das macht, dass da irgendwie ein schöner Apfel dazu gehört, den man so leicht anschmilzt mit ein bisschen Zwiebel und so, weißt du. Ein bisschen Schmalz noch drin, das ist ganz wichtig. Schöne Kartoffeln, schön mit Sauerkraut. Ich mache hier eine Sache, wo sehr viele Leute wirklich I schreien. Blutwurstrisotto. Ja gut, halt noch nicht probiert. Kenne ich nicht. Nee, aber wie gesagt, es ist ja auch schwer, ist mir mal aufgefallen, selbst beim Fleisch ist es schwer, Brühwurst zu kriegen. Mhm. Es ist richtig ein Akt, Brühwurst zu kriegen. Darf ich kurz unterbrechen, weil die Leute, also wir reden jetzt hier gerade über Brühwurst, ich sag nur kurz, Brühwurst heißt es deswegen, so eine Wiener zum Beispiel, wenn ihr jetzt so ein Wiener Würstchen nehmt, das ist eine Brühwurst, das heißt, die Wurst wird wieder mit der Bratwurst im Grunde in den Darm gedrückt, dann räuchert man die kurz kalt, das heißt, es ist nicht so heiß, dass die Wurst da innen drin irgendwie, also dass das Eiweiß gekocht wird oder gerinnt wird in der Wurst und dann, wenn die dann geräuchert ist, also wenn die diese Farbe hat, also wenn die dann sozusagen, die Außenhülle wird dadurch auch nochmal geschützt, das heißt, die Bakterien von außen kommen wieder nicht ran, es geht um Haltbarkeit und dann nimmst du die sozusagen von der Stange und brühst sie, das heißt, das ist irgendwo zwischen, da hat jeder sein eigenes Rezept, Geheimnis, 60, 70, 74 Grad so ungefähr, da gibt's manchmal Grad genau und dann wird die kurz gebrüht, das heißt irgendwie so 10, 20 Minuten und dann passiert in der Wurst, dann stockt es sich wie Kochen, wenn du ein Hackbällchen brühst, ne, also wenn du das kochendes Wasser schmeißt, dann zieht es an und dann wird das fest und bei einer Wurst passiert dann eben noch diese Umrötung, das heißt die Wurst wird rosa, das passiert aufgrund des Pökelsalz, was man noch mit reingibt, hat auch mit Haltbarkeit zu tun. Pökelsalz verhindert auch, dass es sich irgendwie da Bakterien ausbreiten können. Und dann ist die Wiener fertig. Also alle Würste, die frisch in so einen Wurstkessel geschmissen werden, der aber nicht kocht, ne, ganz wichtig, der nicht 100 Grad hat, weil sonst platzen die alle, das ist Brühwurst. Und jetzt darfst du weitererzählen. Das wollte ich nur kurz reingehen. Brühwurst, was ist das denn? Weil du gerade sagtest, jetzt bin ich mal gespannt, ob du den Begriff kennst. Ja. Kennst du den Begriff Opferwurst? Nee. Darf ich kurz raten, was es ist? Ja. Opferwurst ist vielleicht die Würste, die im Kessel platzen und die den guten Geschmack von der Wurstbrühe ausmachen. Richtig. Man schmeißt eine Würst rein, Respekt. Lässt das Wasser kurz aufkochen, damit man den Geschmack im Wasser hat. Ansonsten schmecken die Würste nämlich nach nichts. Geil. Dann platzt die auf, dann hat man den Geschmack im Wasser. Dann stellt man den Topf runter, macht einen Deckel drauf, schmeißt die vorher die anderen Würste drin und lässt die nur durchziehen. Und deswegen nennt man die Opferwurst. Und ah, die weil man die eine opfert. Ja. Genau. Ja, sowas. Du guckst in Bücher rein, weißt du, da werden Begriffe benommen, aber so alte Sachen, kriegst du nirgends mehr zu sehen. Ich esse zum Beispiel sehr gerne Leberwurst, weißt du, warme Leberwurst, wo wir beim Thema Brühwurst werden, ja. Die wird bei mir kurz in den Topf geschmissen, da gibt es halt schön Pellkartoffeln dazu und Frischkäse. So geil, ja. Was heißt, die wird kurz in den Topf geschmissen? Einfach nur Wasser, die Leberwurst rein und heiß machen. Ja, aber nicht aufkochen. Wie gesagt, maximal so 70 Grad, dann nimmst du runter vom Herd, schmeißt die Wurst drin, wendest sie zwei, dreimal, lässt sie dann 5 Minuten ruhen und dann nimmst du sie raus, schneidest vorne die Spitze ab und drückst das ganze Zeug immer raus. Das schmeckt so episch. Dann kannst du dir mal üben, brauchst dir ja nicht so eine teure Wurst holen, holst du dir einfach mal so eine billige Leberwurst aus dem Kühltruhe, schneidest sie ab, packst die auf den Teller, machst die kurz in die Mikrowelle warm und isst das mal mit der Kartoffel zusammen. Und so, nur 10-mal besser, schmeckt eine Brühwurst, wenn du das mit Pellkartoffeln isst. Das ist einfach ein Traum. Und jetzt kennen die Leute nicht. Und wie du schon sagst, die sind wiederverwerten. Ich verwerte sehr viel wieder. Ich bin auch ein Verfechter davon, weil man ja nicht immer so das Zeug rumliegen haben möchte. Ich kaufe auch gerne Tiefkühl-Buttergemüse, weil du da halt eben noch diese Nährstoffe drin hast. Und du schmeckst das auch. Es ist richtig knackig. Ja, ich habe einen Gefrierer voll mit Grundmaterialien, Gewürze, eben halt tiefgefroren, weil eben halt, du kannst das nicht überall, gerade im Winter ist schwierig, mit den Topfpflanzen und so. Das habe ich drin, ich habe auch mal gehacktet, eingefroren, maximal eine Woche. Ja, das nutze ich dann meistens aber nur für Hackpfanne zum Beispiel. Warum, ja? Warum maximal eine Woche? Weil das Problem ist, die Verpackung, in was das Hack drin ist nicht das Wahre. Mhm. Und Hack hat, also alles, ja? Was, also, so Hack ist auch, sag ich mal, lebensmittelhygienemäßig echt immer schwierig, weil, also da sind sehr viele sensibel. Also es gibt Regionen in Berlin, das weiß ich jetzt so von Supermarktbetreibern, also jetzt sag ich mal, das sind eher so Bio-Supermärkte, also kleinere Supermärkte, die mir sagen, in dem einen Stadtviertel darfst du irgendwie Hackfleisch frisch hinter der Theke machen, in anderen ist es verboten. Einfach auch, weil die Hygiene einfach unterschiedlich eingeschätzt wird bei Hackfleisch und auch bei frischer Bratwurst ist es so, dass die Oberfläche extrem hoch wird. Das heißt, wenn du Fleisch zerkleinerst und sehr fein zerkleinerst, hast du halt eine wahnsinnig große Oberfläche, die angreifbar wird für Mikroorganismen, die wir eben nicht wollen. Und deswegen hast du zum Beispiel bei der Wiener, ne, also das wird geräuchert, dann haust du noch das Pökelsalz rein, damit die einfach nicht so, weil die sehr, sehr fein ist. Das ist ja ein sehr feiner Fleischteig, ne? Ja. Nicht so wie bei einer groben Mettwurst. Genau. So, und dann musst du das halt schützen. Und deswegen ist bei Hack auch immer so, auch beim Einfrieren, da denken immer viele einfrieren, dann frierst du es ein und vergessen's. Mhm. Und im Tiefkühlfach gehen ja auch die Prozesse weiter. Das ist ja nicht alle tot, richtig, was da passiert. Und da kannst du jetzt auch nicht ein Hackfleisch irgendwie ein halbes Jahr rumliegen lassen und danach wieder raus und glauben, das wäre jetzt irgendwie nur so gestoppt, so wie, weiß nicht, Raumschwenderpreis. So von daher. Nein, du kannst daraus auch keine Bulette mehr machen. Das ist nicht mehr möglich. Funktioniert nicht, weil das Eiweiß derartig schon gestoppt ist, dass du die ja nicht mehr, du kriegst die nicht mehr fest. Ist einfach so. Du kannst das wirklich nur noch für eine Reishackpfanne nutzen, weil ich mache das ja auch so. Lasagne halt, ne? Ja, zum Beispiel geht auch einfach um diesen Prozess, dann müsstest du ja das Hackfleisch ja wieder so hinstellen, dass es auftaut. So, wenn du das hinstellst, dass es auftaut, gibst du dem ja etwas Wärme dazu. Und in der Zeit kann sich da schon Bakterien drin bilden. Deswegen schmeiße ich das gefroren in die Bratpfanne und brate das so, dass das Wasser verdunstet und dann hat es ja nicht die Chance, erst irgendwelche Bakterien zu bilden, weil derartig heiß ist. Das verstehst du, ich meine. Ja, da muss es auf jeden Fall gut durchbraten, das ist immer das richtig. Ding. Richtig. Ja, und wie gesagt, und sowas mache ich halt, ich verarbeite alles Mögliche weiter, was möglich ist. Ich habe oben auf dem Schrank immer auch Einweggläser zu stehen und gucke ich hoch, scheiße, was essen wir heute. Jetzt ist mir auch ganz massiv gesagt, du gehst in den Kaufhalle rein und alle Kuchen sind das gleiche. Lasagne abgepackt, Pizza abgepackt, hier auch, keine Ahnung, mal ein bisschen Spinat abgepackt. Kennst du den Pizza-Burger? Da habe ich immer gedacht, ach, das ist das aus dem Tiefkühldings, ne? Was du in einer Hand halten kannst, damit du mit der anderen noch was anderes machen kannst. Ich habe immer an YouPorn gedacht, aber es... Ich habe einen Geheimpodcast, der heißt Fies Essen. Da teste ich mit dem Kollegen Jonte Weiland schlimme Burger-Sachen. Und wir haben immer noch den Pizza-Burger im Tiefkühlfach liegen und wollten immer ausprobieren. Und das Leute wirklich damit. Es gibt doch was Schlimmeres. Ich habe mal den Trekking-Burger probiert. Kennst du den Trekking-Burger? Nee. Das ist ein Cheeseburger in einer Dose. Ja, oh nee. Alter. Das war so ekelhaft. Also, ich hörte eine Frage an unseren Anrufer, während ich hier nochmal in dieses Craftbier reinrieche. Sag, wie kommst du dazu, dass du das alles machst? Und mich würde interessieren, also ich habe hier gerade eingemachten Kürbis mitgebracht, ne? Und ich bin ja dafür, dass Männer wie Frauen kochen können und dass wir als Typen, ich hab's satt, ne? Also das stört mich an so Sexismus, an Gastrosexismus. Gastrosexismus. Ich finde so wie Beef, ne? Wenn die dann da reinschreiben, diese Zeitschrift. Frauen zicken immer nur rum, mögen kein Fett und den kannst du nicht vorsetzen, was lecker ist, ne? Weil die so diesen Gastrosexismus finde ich halt so furchtbar, weil du als Mann dann auch eigentlich, dass die Folge davon nur noch große Steaks kochen darfst, im Grunde genommen braten darfst. Also du wirst reduziert auf einen Typ, der ein Stück Fleisch auf einen Grill schmeißt, drei Minuten, dann 10 Minuten warten, bis es Ruhe hat und dann darfst du anscheinen. Was ist für eine armselige kulinarische Wurst du da als Mann reduziert? Ja. So. Und ich will genauso Bock haben, dass ich irgendwie hier so Zeug einmache und so weiter. Trotzdem, wenn du dich als Typ zu lange mit Essen beschäftigst, musst du dich oft auch irgendwie rechtfertigen. Warum machst du das? Ne? Ist das nicht auch so? Wie ist das bei dir? Also wir sind so Typen um dich rum. Finden die das cool, dass du das machst? Wie bist du dazu gekommen? Da habe ich jetzt, das will ich wissen. Zu ihr gekommen bin ich durch meine Mutter. Ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich habe noch 4 Geschwister. Ja. Und der Jüngste bin ich ja und immer zur Seite genommen. Guck dir das an, das wirst du später brauchen. Guck dir das an und war auch immer ganz gut. Also in meiner Beziehung ist es so, wir kochen beide. Ja? Cool. Meine Freundin kann nicht ganz gut kochen, weil sie die Erfahrung noch nicht hat. Aber sie rennt halt lernfähig, sie bleibt dabei stehen, möchte vieles wissen und kocht dann auch selber. Wir backen unser Brot zum Beispiel teilweise auch selber. Cool. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ja. Bin ehrlich, ich mache das nicht so wie der Bäcker hier halt, keine Ahnung, das auf dem Dings kneten und dann ruhen lassen, sondern ich habe einen Brotbackautomat. Ja? Das Ding habe ich mal geschenkt gekriegt, ich selber hätte mir sowas nie gekauft. Und das Ding funktioniert super. Habe ich meinen Eltern mal einen geschenkt, die haben Angst, den über Nacht laufen zu lassen, weil könnte ja explodieren. Der geht ja von alleine aus. Also ja, daher, aber meine Eltern halt. Ja, ne, wie gesagt, und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich habe halt viel experimentiert. Freunde zum Beispiel bei mir war zeitlang ganz massiv, ganz schlimm. Die haben angerufen, was gibt's denn heute? Ich komme heute vorbei, soll ich was mitbringen? Ja, die wussten genau, wenn wir vorbeikommen, es gibt was zu essen. Ja, die haben sich dann schon immer die Finger nachgelegt. Das ist mit Bratkartoffeln genauso. Das ist schwierig in Berlin, vernünftige Bratkartoffeln. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ich finde, was ich geil finde, ist ja, dass diese einfachen Sachen, dass die im Grunde genommen, also ich fand, eine Sache will ich nochmal anmerken, weil ich die wichtig finde, was du eben über deine Freundin gesagt hast, das finde ich so super, dass du das so gesagt hast, wie du es gesagt hast. Die kann noch nicht ganz so gut kochen wie ich. Und da hast du jetzt nicht gesagt, so Ende, weil dann denken immer alle so, ja, der kann ja kochen. Das heißt bei mir auch mal so, du kannst ja kochen. Mhm. Das Ding müsste eigentlich heißen, ja, du kochst ja so häufig. Das wäre richtiger. Weil du hast dann nachgesagt, meine Freundin, die hat noch nicht so viel Erfahrung. Und genau das ist es. Ja. Vielleicht kann deine Freundin einzelne Sachen viel besser als du, weil die das einfach schon 10-mal mehr gemacht hat. Aber du hast vielleicht irgendwie 10 andere Sachen noch 10-mal mehr gemacht. Kochen kann man nicht. Kochen kann man nur lernen im Sinne von, indem man das tut. Und kochen ist im Grunde genommen ausprobieren. Wie du eben uns von den Erfahrungen erzählst, wie mit dem Hack oder sowas. Das sind deine Erfahrungen. Das sind jetzt keine Rezepte, ne? Du machst ja keine Grammangaben. Das ist ja das, was wir für ein Rezept halten. Aber ich finde, das sind wie Rezepte, wo du sagst, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das Hackfleisch so da reinschmeiße, dann nehme ich das Fleisch wieder raus und Fleisch wieder rein. So, das sind Sachen, die sind extrem wichtig und die lernt man einfach, weil man es häufiger macht und weil du irgendwann mal gesagt hast, ey, ich nehme das Fleisch mal kurz raus, gieß das ab und dann wieder das Fleisch rein. Also solche Sachen sind extrem wichtig und das kann ich nur allen sagen, die sagen so, ey, ich kann ja nicht kochen und ich kann das eigentlich nicht und so und ich habe da kein Talent für. Das Ding ist, meistens hat man es einfach zu wenig gemacht. Bin ich wieder beim Fahrrad reparieren, wenn du 10-mal einen Reifen gewechselt hast, weißt du, wie es geht und dann kannst du auch Fahrräder reparieren. Vorher hast du einfach zu wenig gemacht. Das sind Bratkartoffeln genauso. Wenn ich dann sehe, teilweise, also ich kann die Bratkartoffeln von meiner Mutter nicht essen. Geht nicht, weil die verwendet so viel Öl. Und da fängt das nämlich schon an. Öl. Der sieht ja nicht. Ja, also ich bin jetzt, ich bin ehrlich. Ist halt Butter offen. Dran oder nicht? Schmalz, nee, Digga. Da kommt Schmalz. Sonja rein. Sonja ist noch besser. Was ist Sonja denn? Na, das heißt so, das ist Bratfett sozusagen. Aha. Das hat 45% Wasseranteil, das heißt, es verdunstet. Das heißt, du kochst die Kartoffeln, weil ich brate meine Bratkartoffeln generell roh. Das heißt, ich schäle die, schneide die in Scheiben und schmeiß die roh rein. Das heißt, ich mache da kräftig Sonja rein, mache einen Deckel drauf, damit die wie kocht, wisst ihr? Und das sind so 10, 15 Minuten anständig Pfeffer und Salz drin. Und nach 10, 15 Minuten gucke ich drin, sind schon einigermaßen durch. Dann nehme ich einen Deckel ab. Und dann verdunstet sozusagen die Sonja, weil sie nur 45% Wasser hat. Dann verdunstet die Sonja. Ja, dann hast du halt nicht so viel Fett, verstehst du? Ja. Und dieses Restfett, was du drin hast, das nimmst du raus durch die Zwiebeln, weil sie schmeißt du als Letzte drin und die saugen die Fett nämlich nur auf. Musst du ein bisschen gucken, also ist nur meine Meinung, ich finde immer bei diesen, es gibt diese ganzen Fette auch, dieses Ganze, was dir verkauft wird, so ist so mega praktisch und löst sich dann irgendwie auf und so. Muss man immer ein bisschen gucken. Kinders, wir müssen mal Nachrichten machen. Eigentlich machen wir um halb immer Nachrichten. Das ist nur so schön. Noch anschneiden. Du hast du nicht die Mettwurst schon angeschnitten? Ja. Ich kann auch warten, das ist kein Problem. Ich hab noch mindestens Annika hinter dir in der Leitung hängen. Ja. Sven, du hast mit einer wichtigen Frage angerufen, die hier bei mir auf dem Display steht, die du gar nicht gestellt hast. Machen wir nach den Nachrichten, frage ich das Henrik, der kann das vielleicht beantworten. Cool. Die Frage ist, du kannst dir schon mal die Antwort überlegen, Henrik, woran erkennt man eigentlich gutes Essen im Supermarkt? Oha, ja, gut, da reden wir drüber. Sven, schönes Wochenende, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Und jetzt machen wir mal Nachrichten. Warte mal, nicht, dass ich jetzt hier wieder das falsche Jingle abfahre. Das sind deine Knöpfe. Ich weiß, ich höre dir einfach zu gerne zu. Ich bin hier total. Bei mir ist alles verfettet und hier liegen überall Wurstreste rum, aber. Ja, ich finde das gut. Machst du mir eine Stulle, Henry? Ja, ich mach dir eine Stulle. Fritz. Blue. Ich habe meinen Kumpel Henrik eingeladen, der redet gerne über gutes Essen. Habe ich gedacht, dann soll er das gefälligst mal im Radio machen, damit wir alle auch was davon haben. Henrik Hase ist hier und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 über gutes Essen zu reden auf die eine oder andere Weise. Die Frage war, woran erkenne ich gutes Essen im Supermarkt? Ich finde, Supermarkt ist ein super schwieriges Thema. Das Lustige ist, wenn ich im Supermarkt bin, brauche ich ewig, bis ich gute Sachen gefunden habe. Oder Sachen, sagen wir mal so, die ich cool finde, wo ich gerne mal reinbeißen würde. Das Problem beim Supermarkt ist, es gibt keinen, der mir sagen kann, was das eigentlich ist. Vergleichen wir jetzt mal die Situation mit einem Metzger. Also ist Apfel. Apfel, genau. Ich will einen geilen Apfel kaufen. Ja. Ich gehe auf den Wochenmarkt bei mir um die Ecke. Da habe ich einen Typen, das ist, glaube ich, ein Bauer eigentlich, der hat aber so eine Streuobstwiese, hat immer so drei, vier Äppel dabei, dann gehe ich da hin und manchmal hat er 9 Äppel dabei und dann gibt's da verschiedene Erntesaison, also hier verschiedene Reifestadien und so. Dann gehst du hin und fragst ihn, du, was denn da für ein Apfel? Meistens hat er die sogar so aufgeschnitten, dann kann ich mir so einen Schnitz nehmen, reinbeißen, oh, der ist aber säuerlich, ja, worum geht's denn, was willst du denn machen? Dann, ja, keine Ahnung, ich wollte so Eierpfannkuchen machen und dann kommen die da irgendwie so als Schnitz rein, weißt du, dann gieße ich den Teig rüber in die Pfanne und so. Nimm lieber hier den, der ist irgendwie noch, pass auf, und ich hab irgendwie noch einen säulichen, oder komm nächste Woche, da habe ich den dabei. Ja. So, versuch das mal im Supermarkt. Kannst vergessen. So. Selbst in denen, die behaupten, sie hätten Ahnung und, ja. So. Da sind Bedienstete, die müssen die Kisten auffüllen und die brauchen keine Ahnung haben, da werden sie auch nicht für bezahlt und die haben auch keine Leidenschaft meistens für die Sachen, die sie da irgendwie in die Regale wuppen. So. Und das ist eben das Traurige an dem Supermarkt, deswegen muss ich im Supermarkt, ich darf ja auch nicht in den Apfel reinbeißen, meistens gibt's auch nichts zum Probieren. Ich versuche halt, also wenn ich mir so Frischware im Supermarkt kaufe, ich nehme halt alles aus dem Ding, also schön aus dem Ding und ich rieche halt an Äpfeln und sowas und entscheide dann oft nach Geruch. Gut. Also dass ich einfach denke, okay, der riecht gut, den nehme ich mit. Ja, manchmal habe ich Pech und er ist mehlig. Aber das ist das Maximum, was du meistens machen Richtig. Kannst. Deswegen ist das ja nicht unbedingt schlecht. Ich will jetzt ja nur sozusagen aufzeigen, was du eigentlich woanders machen kannst. Weswegen ich zum Beispiel gerne auf den Sochenmarkt gehe, weil ich da einfach dieses Gespräch mitkriege. Manchmal ist es so, ich gehe dahin, will Eierkuchen machen und er sagt, ey, komm, der Apfel ist so geil, dann machst du heute Abend mal das und das. Und ich so, ey, wie was soll ich damit machen? Ja, pass auf, hier machst du 3 Eier. Da auf einmal hast du ein Rezept da irgendwie noch mitbekommen und so. Und das kriegst du alles im Supermarkt. Mag nicht. So, das ist so ein Ding. Dass du halt nicht weißt, dass da keine Menschen sind, die du irgendwie fragen könntest. Auch die Leute hinter den frischen Theken haben meistens keine Ahnung. Frag die mal, wo das Fleisch herkommt oder den Käse oder was auch immer. Keine Antwort. Dann das Ding, im Supermarkt ist es super schwer, richtig gute Sachen zu finden, weil nicht draufgeschrieben werden muss, was wirklich drin ist. Das muss ich kurz erklären. Es muss nicht deklariert werden, was bei der Produktion dieser Lebensmittel angewandt wurde, damit die zum Beispiel besonders viel Hitze vertragen und über ein langes Fließband so und so viel Stunden irgendwie durch so eine Fabrik durchwuppeln. Das nennt sich technische Hilfsstoffe. Das sind Sachen, die kommen in die Lebensmittel rein, aber die haben in dem, das nennt sich, also das ist ein bisschen technisch, für die späte Stunde, eigentlich sollten wir leichtere Themen, aber egal. Wenn man Supermarkt fragt, muss ich Supermarkt erklären. Ja. Wenn du dann dieses Ding in den Laden tust, musst du das Mittel, was zum Verarbeiten gebraucht wurde, nicht mehr draufschreiben. Obwohl es noch drin ist. Ja, obwohl es noch drin ist oder ob Spuren davon drin sind. Also es gibt zum Beispiel diese, ihr kennt ja diese, Lidl behauptet jetzt ja frisch zu backen, ne? Wobei keiner mehr weiß, was eigentlich frisch backen heißt. Frisch backen stelle ich mir eigentlich vor, jemand macht einen Teig und tut ihn irgendwie in den Ofen, der ist noch irgendwie frisch, dann wird der aufgebacken, dann wird er gebacken und dann kommt dabei ein Brot raus. Die hauen ja diese gefrorenen Klötze da rein und die werden auch nur deswegen so knusprig und abgefahren mit der Oberfläche, weil man da mit Enzymen arbeitet und einem sehr komplexen chemischen System als Zusatzstoff, der Enzyme beim Backen... Enzyme habe ich doch überall, also Enzyme habe ich doch auch, wenn ich einen Hefeteig mache, ist doch auch... Ja, du hast Enzyme auf der Zunge, überall, die kommen da auf natürlicher Weise hin. Die Enzyme, die ich in Backwaren verwende, stammen aus Laboren, in dem, wo man Pilzsporen gentechnisch verändert, damit sie bestimmte Funktionen in so einem Teig übernehmen. Und das Argument von der Industrie ist, die verschwinden ja beim Backen. Ja, bis man dann wieder welche findet und man ist nicht so, sich noch nicht ganz klar und so weiter. Also diese Argumentation hinkt auf ganz vielen Ecken und Enden, weil viele Sachen nicht verschwinden, viele Sachen noch drin sind, aber eben wenn sie in dem Produkt keine technologische Wirkung mehr haben am Ende. Das heißt, der Stoff, der irgendwie dafür sorgen sollte, dass der Teig in der Fabrik kein Problem macht auf dem Fließband, den man dazugegeben hat, der ein chemischer Stoff ist, den muss ich nachher nicht mehr draufschreiben, weil das ja im Supermarkt oder bei dir zu Hause nicht über ein heißes Metallband läuft oder irgendwie sowas. Also deswegen sagt zum Beispiel der Foodwatch Gründer, Foodwatch sind ja diejenigen, die immer so schön picky sind, der sagt, würde wirklich das draufstehen, was in den Lebensmitteln drin ist. Würde es keiner mehr essen, beziehungsweise hätten wir ausklappbare Etiketten, weil das so lange Dinger, genau, Beipackzettel. So, das Ding ist, warum schaffen wir es? Das heißt, ich muss lesen. Ich wollte noch kurz sagen, warum gute Sachen im Supermarkt. Ja. Und das macht es mir irgendwie super schwer, Sachen zu finden, denen ich vertrauen kann, weil ich immer diese Skepsis drin habe. Dann gehe ich, also gute Sachen im Supermarkt, guckt wirklich aufs Etikett und guckt, ob da wenige Sachen drin sind. Wenn da Sachen hinten draufstehen, die ihr noch nicht mehr aussprechen könnt, dann schon mal vorsichtig mit sein. Im Sinne von E784, wenn das irgendwie sich häuft, Finger von weg, weil irgendjemand keinen Bock hatte, sich wirklich Mühe zu geben bei dem Produkt, irgendwann das billig machen wollte, was ersetzen wollte, damit das schnell funktioniert und dann haut er da ein paar Stoffe rein, damit es schneller wird. Haben wir bei der Wurst schon drüber gesprochen, gilt aber auch für alle anderen Sachen, für Soßen. Das ist immer, damit das Ding länger haltbar wird, damit das Ding, wie du eben gesagt hast, mit dem Bier draußen rumstehen kann und sonst was, musst du mit dem Produkt was machen, damit es nicht schnell verfault oder schnell umkippt. Und im Supermarkt stehen die Sachen lange rum und da muss man halt was damit machen. Und deswegen, alles, was du nicht aussprechen kannst, also sagen wir mal nicht, und dann sollten nicht mehr als 3, 4, 5 Zutaten drinne sein und nicht irgendwie eine ganze Liste, außer du hast natürlich jetzt irgendwie was zusammengesetzt, wo viele Gewürze drin sind, aber die kannst du ja lesen und verstehen. Aber wenn dann da irgendwie 1000 Sachen drin sind, wo du denkst, warum, auch würde ich sagen Finger weg oder überlegen, macht das gerade Sinn? Ja. Ist das eigentlich, ist die Nahrungsmittelindustrie eine so starke Lobby, dass wir es nicht schaffen, in einer solchen Weise Politik zu machen, dass wirklich alle Stoffe deklarierungspflichtig sind? Also eigentlich würden das doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verbraucher das nicht haben will. Ja, das Problem ist, wenn du dich mit Essen beschäftigst, jedenfalls, also es ändert sich ja gerade, deswegen sitze ich jetzt hier auch im Radio, was ich ja cool finde, weil es einfach wichtig geworden ist, weil wir da gerne drüber reden wollen wieder. Das war aber jahrelang überhaupt nicht wichtig und Essen war eigentlich so eine Nebensache und das war irgendwie notwendiges Übel und ach Gott, ja, natürlich gibt's schöne Restaurants und da hat man sich so ein bisschen und tollen Wein, so, aber Bier und Wurst, ey, und Brot war irgendwie egal. Aber das Weinding ist jetzt auch gerade mal seit 20 Jahren wieder da. Also ja, genau. Zwischenzeitlich war das ja auch einfach nur ein billiger Fusel, den du hier reingedreht hast. Ja, und da haben die sich drüber gefreut. Wenn sich da keiner für interessiert und nicht so Leute sich bilden wie Hendrik Hase oder es gibt auch andere Leute, die sich mit dem Bier auseinandersetzen, da Sachen erklären, dann freut sich so eine Industrie und sagt, ja gut, dann machen wir halt so weiter wie bisher. Und was die natürlich haben, ist Einfluss. Das heißt, wenn du ein großer Konzern bist und viel Kohle machst, dann kannst du dir jemanden leisten, der eigentlich den ganzen Tag in Berlin nur mit allen Abgeordneten immer schön zum Mittag isst. Natürlich nicht in der Kantine, die mit Lidl-Produkten arbeitet oder mit diesen crazy Erdbeeren, die irgendwie wie viel 100 oder 1000 Kinder in Berlin letztes Jahr Durchfall hat machen lassen. Keine Ahnung mehr, aber ja. Ich glaube, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, irgendein Schulverpfleger mit dem Namen S im Namen, ja, ich meine hat auch. Eben Erdbeeren aus China importiert im Winter irgendwann, weil da muss es ja Erdbeeren geben für die Kinder und die haben Scheißerei gekriegt. Und da hast du, ich glaube, es waren 2000 Kinder oder sowas. So, da gehen natürlich diese Abgeordneten mit den Lobbyisten nicht essen, sondern die gehen in schöne Restaurants, wo es schöne regionale Lebensmittel gibt auf einem gewissen Niveau. Aber das können die sich leisten und dann werden eben Gesetze in die Richtung geschoben, dass es was passt. Und da laufen halt wenig Leute rum, die sagen, ey, es geht darum, dass es leckeren Geschmack gibt. Kleine Handwerker können sich auch kaum so jemanden leisten, der da rumhopst. Und dann gibt's noch so ein Mysterium, dass der 11.000 Kinder, Noroviren waren drin. 11.000 Kinder, ja, das geht doch. Ja. 11.000 Kinder werden krank durch Erdbeeren im Winter. Ja. So, egal, lassen wir so stehen. Mhm. Aber lernen in der Schule nicht mal kochen. Ne? Ja. Lernen irgendwie alles Mögliche, kriegen einen Schulabschluss, kriegen ein Abitur, kriegen ein Studium, einen Studienabschluss, das regt mich so auf, kriegen einen Studienabschluss, kriegen ein Stipendium. Ich habe auch ein Stipendium bekommen, weil sie so super begabt sind. Am Ende kann keiner von diesen Stipendiaten, außer er hat sich selbst beigebracht, kochen. Mhm. Das finde ich krass. Aber alle hatten irgendwie Sportunterricht, ne? Oder Kunst. Ja, wo wir auch nicht sagen würden, das sind jetzt die mega produktivsten Fächer im Sinne von, kann man auch sagen, so warum sollen alle irgendwie auf so einer Bahn im Kreis laufen? Ja. Haben wir aber irgendwann mal als Gesellschaft entschieden, dass das wichtig ist. So, ja, Kochen und Ernährung und wo kommen die Sachen her und so weiter, wo du alles abhandeln kannst von Bio, Erdkunde, sonst wie. Nee, das kann man schön zu Hause lernen, wo alle eine Mikrowelle haben. Wann gehst du denn eigentlich in den Supermarkt? Also weil ganz drumherum kommst du doch eigentlich. Nee, nicht, also super. Ich meine, gut, du wohnst jetzt in der Gegend, in der du tatsächlich einen Wochenmarkt fußläufig hast. Das ist sicherlich ganz praktisch. Also in den Supermarkt gehe ich echt, wenn ich, wenn's Mehl, Nudeln. Ich kenne mich eigentlich. Supermarktgefühl ist für mich. Ich bin so einer der Letzten, wenn ich echt alles, wenn ich echt so versemmelt habe. Keine Ahnung, Wochenende, da ist ja der Markt bei mir irgendwie und dann bin ich irgendwie unterwegs gewesen, komme irgendwie Sonntagnacht zurück oder irgendwas und dann hast du irgendwie keine Milch, da denkst du, verdammt, irgendwie eine Biomilch kriege ich auch irgendwie in einem Supermarkt so, schmeckt zwar nicht so geil wie die hier, ich bin großer Fan von der aus Bodewien, mit dem richtig hohen Fettgehalt, so, dann sag ich, natürlich. Ja gut, dann gucke ich irgendwie und dann so, und dann gibt's ja Supermärkte, die haben auch so regional, da gibt's irgendwie so von hier und sowas. Aber dann bin ich meistens einer von diesen Kunden, die dann irgendwie echt so um 9 dahin gehen und dann bin ich da so quasi der letzte Kunde. aber es sind meistens, also Supermarkt ist für mich, wenn, dann meistens nur die Sachen, die Milchprodukte im Sinne von einen Joghurt, eine Milch habe ich eben besprochen. Was ich da nicht kaufe, ist Brot. Was ich da nicht kaufe, ist Gemüse. Außer jetzt ist jetzt irgendwie mal, verdammt, ich brauche eine Chili. Wo kaufst du Mehl? Also A gibt's die im, finde ich wirklich das Mehl im Bioladen mittlerweile geil. Und da gibt's nämlich nicht nur Vollkornmehl, sondern da gibt's richtig abgefahren. Also ich backe, ich habe hier auch Kekse dabei. Du hast Kekse dabei? Ja. Mache ich dir nachher noch was Geiles draus. Ist nett. Die Kekse. Was ist eigentlich mit der Wurst, die da noch liegt? Kann ich noch eine Scheibe von haben? Ja, klar, Mann. Das ist ja großartig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte einfach nur. Du hast also, schon was abgeschnitten. Also Milch habe ich mir irgendwie, habe ich gedacht, ist so ein Ding. Also Milch und Joghurt, also Käse ist für mich auch irgendwie so ein Ding, wo ich nicht denke, dass ich das im Supermarkt finde. Mhm. Klopapier finde ich auch gut. Klopapier ist so ein Ding, kaufe ich auch mal recycelt. So. Was bereitest du aus Klopapier und Mülltüten zu? Ich brauchte Klopapier, Mülltüten und vor allem diese, kennst du diese Biomülltüten, die sich mit abbauen? Wahrscheinlich ist das aber auch irgendwie eine Lüge und die müssen irgendwie. Nee, die sind aus Maisstärke. Okay. Die habe ich letztens gekauft. Also die sind wahnsinnig teuer im Supermarkt. Kann ich dir mal Bezugsquellen sagen, wo es die günstiger gibt? Ah, sehr schön. Ja, sowas finde ich, kann man da kaufen. und ich gehe natürlich, es ist nicht mein Beruf, aber es ist so meine Passion, dann auch reinzugucken und zu gucken, was verändert sich im Supermarkt. Und dann finde ich halt manchmal so diese komische Retro-Cola, nee, diese Retro-Fanta, die eigentlich auch so ein kompletter Fake ist. Die Fanta-Flaschen, die in meiner Kindheit die normale Fanta-Flaschen waren. Ja, und die so tun, als wäre irgendwie sowas Craftiges, ne, aber ja, ist eigentlich wieder derselbe Mist drin. So, und dann, und das finde ich dann auch spannend, da so reinzugehen und zu sehen, ey, ich kämpfe irgendwie so für was anderes und dann gehst du in so einen Supermarkt und merkst so, krass, jetzt fangen die auch an irgendwie so, bei uns ist eigentlich auch Handwerk, ne? Aber irgendwie, dann guckst du aufs Etikett und weißt, okay, hat sich nichts verändert. Und dann kaufe ich auch manchmal diese Produkte, probiere sie zu Hause, weil ich habe die Rügenwalder Teewurst gegessen. Ich habe die Rügenwalder vegetarische, ich nenne sie nicht Wurst, sondern es ist eigentlich Eierstich ja, rund mit Aroma und künstlichem Geschmacksverstärker und Farbe, die habe ich gegessen. Und die habe ich mir in den Mund gesteckt und gekaut und immer festgestellt, das möchte ich gerade jetzt, das wird jetzt gerade so eklig, das möchte ich nicht runterschlucken. Weil es kam irgendwie so Aromen von so weißt du, so fauliger Petersilie, dann wurde das so ganz spitz, weil so viel, so diese Würze, also Glutamat, Hefeextrakt, irgendwie sowas kam. Und dann wurde das so, bläh, dass ich das dann ausspucken musste. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, so wenigstens weiß ich es jetzt. Ja, also ich finde es dann auch schlecht, sich so als Typ dann so zu brüsten mit, ja, ich hab hier meinen eigenen Bauernhof und ich habe mit dem anderen Kram nichts mehr zu tun. Deswegen so, ich gehe da schon rein und will das wissen. Und und ich will aber auch wissen, warum ich dann mich wieder auf das andere freue. So, und ich würde auch Freudensprünge vollführen, wenn ich dann mal wieder ein Produkt finde, wo ich sage, Mensch, da habt ihr jetzt mal hingeguckt und das Produkt ist, würde ich jetzt sagen, im Supermarkt okay, kann man machen. So. Aber passiert super selten bis gar nicht. Lass mal telefonieren mit Annika. Ja. Hallo Annika. Oh, hallo. Du hast nicht damit gerechnet, dass du noch drankommst, weil es gleich Mitternacht ist, aber der Kollege, ja, Langenfeld, der die Sendung danach übernehmen soll, dem ist das Auto oder sowas ähnliches verreckt, der kommt ein bisschen später. Darum senden wir heute länger. Es ist das erste Mal, dass ich länger Blue Moon mache als vorgesehen. Premiere. Oh. Und wir haben genug Essen, dass du das durchhältst. Das ist sowieso, kann ich eigentlich noch was von dem Kürbis? Du kannst es von dem Kürbis, aber ich habe auch gleich schon Nachtisch. Ach so. Was mache ich denn da? Für mich wie so eine. Erstmal Kürbis. Hier ist das Brettchen mit dem von dem Kürbis. Ja. Wo der drauf. Stell doch mal deine Frage. Ja. Oder hast du eine Frage? Du brauchst ja gar keine Frage stellen. Danke. Ich habe eine Frage. Echt? Okay, cool. Weil du vorhin gesagt hast, dass du Kürbis eingemacht hast. Ja. Sag mir doch mal, was du da so rangemacht hast an Gewürzen und was du. Okay. Gerne. Oder ich weiß nicht, hast du das vielleicht schon am Anfang erzählt? Oder hat er, aber kann er ruhig nochmal sagen. Ich habe von Anfang an zugehört, deswegen. Im Grunde genommen nimmst du einen Kürbis und machst den in so, sag ich mal, Würfelstücke, also die jetzt nicht zu klein sind. Das Ding ist, du kennst ja Hokkaido-Kürbis, kannst du die Schale dran lassen, aber die verkochen halt und du musst das ja ein bisschen mitkochen am Anfang und dann hast du immer eine Suppe und das kannst du nicht ins Glas füllen, dann hast du irgendwie Suppe eingemacht, aber kein, du willst ja, ich will ja diesen Biss noch haben. Also klein schneiden und dann kochst du im Grunde genommen Essig mit Zucker auf. Also das kannst du auch, guck mal ins Netz, da gibt's so, so, dass du ein grobes Verhältnis guckst, aber da kannst du auch probieren. Also das ist dann so dieses Süß-Saure, was ich halt toll finde, das hat dann dieses Chutney-artige und dann kochst du es im Grunde genommen auf, ein bisschen runterkochen. Das ist so ein bisschen, das wird so ein bisschen sirupig irgendwie, ne? Der Zucker löst sich auf und das Essig ist noch drin. Und dann haue ich im Grunde genommen Gewürze, das ist bei mir, kann ich jetzt echt nicht mehr grob sagen. Ich habe eine Zimtstange reingemacht, ein paar Nelken reingehauen, so diese Anisterne vielleicht einen rein. Dann habe ich Ingwer klein geschnitten, also frischen Ingwer, in so Streifen ganz grob. Dann ein paar Knoblauchzehen, so nur so genommen, draufgehauen, die Schale ab, dass sie so ein bisschen aufplatzen, auch mitgekocht und dann diesen Sirup, darin kochst du dann den Kürbis so ein bisschen an. Also einfach nur rein, ne, bisschen kochen und gucken, dass der nicht zu weich wird. Also fast noch vor zu weich stoppen und dann füllst du die. Warte mal kurz, ich muss kurz ein bisschen aufschreiben. Ja, kein Problem. Kannst du auch hinterher nochmal, es gibt einen Podcast, da kannst du jetzt nochmal anhören. Genau, und du kannst auch, also wie gesagt, also wie ich koche, ist immer meistens so, ich habe irgendwie eine Idee im Sinne von, das war bei mir irgendwie jetzt dieses Ding, so süßerer Kürbis war immer bei Oma am Start. Und bei Mutti auch. Und habe ich gedacht, ey, das kannst du doch irgendwie auch. Dann habe ich bei Chefkoch irgendwie eingegeben, süß-saurer Kürbis Oma oder irgendwie sowas. Und dann hast du irgendwie 300 Rezepte. Und dann gucke ich eigentlich mir nur so drei Rezepte an, koche die nicht eins zu eins nach, sondern gucke eigentlich nur so, okay, die nehmen Essig und die nehmen Zucker. Und dann muss man ungefähr, nehmen die ein bisschen mehr Zucker als Essig oder irgendwie, also irgend so ein Verhältnis haben. Und dann machen die dann noch Gewürze rein. Okay, dann kann ich eigentlich auch frischen Ingwer nehmen. Also dann wandle ich das so für mich ab. Und probiere dann rum, bis ich es irgendwie so gut finde. Ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem Kürbis, habe ich auch so 2-3 Gläser gemacht. Und das erste Glas, da war es zu weich. Da habe ich gemerkt, Mensch, ich muss das ein bisschen früher stoppen mit dem Kochen. Und beim nächsten habe ich gemerkt, okay, jetzt wird's knackig. Und dann mache ich so meine kleinen Versuchsreihen oder sowas. Also du merkst einfach aufmerksam kochen. Nicht ein Rezept machen, durchmachen und dann am Ende feststellen, wird ja nix. Sondern dass du dann guckst, ey, ich habe ja so, da ist eine Stellschraube, da ist eine Stellschraube und das ist halt hier irgendwie, soll es ein bisschen saurer und ein bisschen süßer werden, soll kein Mousse werden, so. Und dann hast du so deine Variablen, die du hin und her schieben kannst. Und das finde ich eigentlich am coolsten bei solchen Sachen. Ach so, genau, Kürbis rein, bisschen mitkochen, warten, bis der ein bisschen weich ist. Und dann nimmst du so ein Wegglas, ich habe hier so ein Das ist ein Wegglas, wo der Deckel halt so, so ein Bügeldeckel, weißt du, da kannst du dann diesen Metall runter und dann machst du halt dieses Ding runter und da ist halt aber so ein Gummi. Und dann, ja, das kenne ich. Glas vorher mit kochendem Wasser ausspülen, dass da halt, wir haben ja schon mehrmals über Mikrobakterien, dass da halt nichts drin ist. Auch den Deckel und das Gummi mal einmal abgießen und dann haust du im Grunde genommen diese Kürbis-Sirup-Mansche da irgendwie rein. Nicht zu hoch füllen, ja, und dann Deckel drauf, Bügel runter und umdrehen und hinstellen und abkühlen lassen. Weil dann hast du auch, wenn du das aufmachst, diesen Plop, weil dann zieht das so ein leichtes Vakuum, beziehungsweise wenn das dann kalt wird, ich glaube, da dehnt sich irgendwas aus. Ich bin jetzt auch wieder kein Physiker. Genau, und dann hast du im Grunde genommen, ey, das Ding ist jetzt hier ein halbes Jahr alt und ich habe da noch ein paar Gläser von zu Hause und ich freue mich so, wenn ich dann, wenn das dann Richtung Grillsaison geht, dass dann einfach so, ich habe mal was mitgebracht und dann reicht so ein Ding für eine Grillparty. Es kostet nichts. Das waren Kürbisse, die deswegen nicht in den Markt kommen, weil, also A ist immer die Haltbarkeit ein Ding, ne? Wenn du so einen Kürbis hast, wo so eine leichte faule Ecke dran ist, dann kannst du die nicht einlagern und irgendwie noch zwei Monate rumliegen lassen, dann ist das Ding komplett faul. Mhm. Das heißt, du musst es in den nächsten zwei, drei Wochen verarbeiten, das macht aber keiner bei Supermärkten. Und dann gibt's eben Kürbisse, und das ist auch krass, das war ich bei einem Bauer, da gab's Rehbissspuren oder Hasen, die so da so reingenagt haben. Und das sah komisch aus und das vernarbt aber bei so einem Kürbis. Das heißt, der bildet dann so Harze. Ja. Also auch nachdem der abgeschnitten ist von der Pflanze. Das ist, wenn der so Pocken hat. Auch so Pocken oder so graue Stellen. Ja, genau. Ach, so. Das ist das. Und dann verharzt der das, also schließt quasi die Wunde. Ja. Und dann, auch wenn der nicht mehr an der Pflanze hängt, also das passiert sogar bei dir zu Hause auf dem Tisch. Mhm. Und das ist ein Grund, dass zum Beispiel Rewe, Lidl, das würde keiner annehmen, weil das ist Handelsklasse XY, das ist nicht mehr bei A und B und dann fliegen die in die Tonne, beziehungsweise sagt der Bauer dann, ja, 40% von den Kürbissen habe ich letztes Jahr weggehauen. Wo ich denke, Alter, ja, und dann reden wir über, ja, aber regional ist so teuer, ne? Ich muss mal eben kurz hier, du kannst gerne was erzählen. Was kochst du so? Oder hast du schon was eingemacht? Ja, also mit meinen Eltern ganz viel. Also ich kenne das durchaus, diese Prozedur, auch diese Gläser mit den Gummiringen und dass man die dann zumacht. Alles Mögliche ist bei uns der ganze Keller voll. Geil. Aber Kürbisse haben wir halt noch nicht gemacht, weil wir die auch gar nicht so im Garten haben. Also jedenfalls nicht diese Hokkaido-Kürbisse, sondern nur diese, die so groß werden, weißt du, womit man so einen Kürbiskompott macht. Das ist dann auch so die Riesendinger, so süß-sauer, ne? Ja. Ja, da hast du aber auch immer, finde ich geil, du machst so einen Kürbis und dann ist das Ding so riesengroß und dann stehst du eben genau vor diesem Problem. Eigentlich könntest du jetzt irgendwie locker 6 Wochen von einem Kürbis, der nichts kostet, überleben, willst du aber eigentlich gar nicht, weil du willst immer was anderes essen, außerdem verfault dir die Hälfte oder sowas. Und dann musst du anfangen, das irgendwie, weiß ich nicht, Kürbispudding, Kürbissuppe, Kürbis eingemacht, Kürbis süßsauer eingemacht und so weiter. Das finde ich halt super klasse, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Da sagen viele so, oh, so voll das scheiß Problem irgendwie. Aber ich finde das gut, gerade auch bei Gemüse zu sagen, Alter, jetzt haben wir so viel von dem Zeug, was kann man denn da noch draus machen? Und das finde ich halt auch eine Sache, wenn wir in so einen Supermarkt gehen, haben wir immer das Gefühl, es gibt irgendwie alles aus aller Welt. Ja, ist so ein riesen Panoptikum, so ein riesen Füllhorn an Sachen. Davon haben wir eben gesprochen, ist die Hälfte nicht reif. Der Rest schmeckt überhaupt nicht. Dann kommt irgendwie nur eine Frucht davon aus der Region. Aber eigentlich sollten wir uns viel mehr mit dann ein, zwei Früchten beschäftigen und dann aber richtig und dann irgendwie auch eine Vielfalt wieder an Gerichten kennenlernen und machen und so, ja. Ja. Ja, was wir machen, also meine Eltern, ja, die haben so einen Garten und wir haben auch ganz viele Erdbeeren und dann gibt's halt einmal im Jahr so für ein paar Wochen Erdbeeren en masse, ne? Also zu viel, um sie zu essen. Und dann machen wir das jetzt seit ein paar Jahren schon so, dass wir dann immer ganz viele von den Erdbeeren so so passieren. Also nicht so, dass es so ein ganz homogener Brei ist, sondern so noch leicht stückig. Und dann wird das alles literweise eingefroren. Und dann kannst du dir so übers ganze Jahr immer frisch Marmelade machen. Und die schmeckt wie Marmelade, die von frisch gemachten Erdbeeren, also gefrischten Erdbeeren ist. Vor allem, weil sie auch reif sind, weil die ja nicht so. Ne? Ja, und das ist richtig geil. Das ist richtig super. Ach, schön. Und deswegen, also bei mir gibt es auch, also ich kenne das auch, also wann was Saison hat und so, weil man das ja immer dann mitkriegt. Und für mich war das immer selbstverständlich, auch als Kind, dass es halt eben nur einmal im Jahr gibt es dann eben nur Erdbeeren oder Himbeeren oder irgendwann sind die Pfirsiche reif oder dann die Kirschen. Und das gibt's dann halt eben später nicht. Ja. Und dann haust du dir damit den Bauch voll. Hast du vor, das irgendwie deinen Kindern weiterzugeben? Ja. also ich weiß nicht, ich habe noch nicht so über Kinder nachgedacht, aber also naja, irgendwann vielleicht aber schon. Ich, aber was ich, weil du das vorhin gesagt hast mit der Schule, ich bin Lehramtsstudentin und das finde ich auch wichtig, dass es irgendwie nicht so dass es so ein Fach geben sollte, so irgendwie so Ernährung oder so, weiß nicht, so Kochen, so eine Kombination, weißt du, wo, weil man da wirklich sehr viel machen kann. Ja, und vor allem, weil so viele Sachen verbindet, machen. Ne? Also ja, A, ja, ist so das Grundlegendste, was wir zum Überleben brauchen, auch sich selber Nahrung herzustellen und so weiter. Und ist so spannend. Der Holgi schnuppert gerade an das, was ich ihm gegeben habe. Ich habe von das der ist ein bisschen erdnussig. Pass auf, ich hab irgendwann, das war so eine Story aus dem Supermarkt. Ich stand im Supermarkt, habe die Kekspackung angeguckt. Mhm. Ich hatte Bock auf Kekse. Dann kosten 250 Gramm, was weiß ich, 4 Euro, 3 Euro. Also wenn du schon eine richtig gute Sorte hast, kosten sie noch mehr. Und das war in Plastik eingeschweißt und dann nochmal tralala Pappe drumherum. Und ich dachte so, ey, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt Mehl und back Kekse. Ja. Nicht im Winter, nicht irgendwie doll ausgestellt. Ich habe echt so rechteckige Scheiß Butterkekse gebacken. Ja. Und das ist Butterkekse, das ist das Einfachste, was du machen kannst. Also Butterkekse gebacken. Und irgendwann habe ich gedacht, du kennst Twix, du kennst Mars, Ryder, diese ganzen Sachen. Da ist immer irgendwie so ein Keks drin. Mhm. Da ist meistens irgendwie so ein Karamellschlons drin. Und Nüsschen. Und Nüsschen, irgendwie so Erdnuss. Und dann machst du eigentlich Schokolade drumrum. Ja. Und ich habe dann wieder, ey komm, ich habe Erdnussbutter, das habe ich jetzt auch gemacht, auf die Kekse drauf geschmiert. Und dann kommt oben ein Karamell drauf. Ich habe jetzt ein Karamell genommen, kann man auch selber kochen, ist Butter mit Zucker. Karamell mit Kardamom bisschen drin und Orange. Und aus Hamburg. Und dann schmeckt das Ganze wie ein, also ich weiß nicht, irgendwas in diese Richtung Schokoriegel ohne Schoko gerade. Mhm. Aber Wahnsinn. Das ist schon geil, oder? Das also, da ist möchte wirklich man sich geil. So Scarlett kriegt draußen gerade einen feuchten Zahn. Kriegt auch noch eins. Du musst was erzählen, wir haben gerade was unglaublich. Annika, sag was, wir können nicht. Ja, wenn ihr sagt du, dann weiß ich, weil ihr zu zweit seid und dann weiß ich nicht, wen ihr meint, wenn ihr du sagt. Deswegen. Ja, ich habe auch dieses Problem, dass ich im Supermarkt das immer schwierig finde, da Sachen zu finden, die ich gut finde. Weil ich das halt von zu Hause kenne, dass da die Sachen am besten sind. Und das habe ich erst gemerkt, als ich so ausgezogen bin. Mhm. Und dann fand ich das irgendwie, war ich irgendwie nicht so zufrieden mit den Sachen, die ich eingekauft habe. Und ich habe dann immer angefangen, also immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, so alle 1, 2, 3 Monate habe ich dann immer weggeschleppt. Also hauptsächlich Kartoffeln und so Zwiebeln und Möhren kann man ja auch sehr lange einlagern über den Winter und Äpfel. Aber du hast auch Wissen mitgenommen, das finde ich ganz wichtig, dass du halt einfach gesagt hast, ey, meine Mutti hat das gemacht, hast uns das jetzt erzählt, ne, das kann man mit Erdbeeren machen, das finde ich alles so wichtig, weil das Wissen geht halt auch flöten, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und was ich halt an diesem Schulding so wichtig finde, ist, dass wir halt nicht anfangen mit 20 kochen zu lernen oder mit 30 oder einige mit 45, wenn sie dann im Job erfolgreich geworden sind und jetzt muss ich mal kochen in meiner riesenteuren Küche, die ich nur nutze, sondern dass man irgendwie mal das schon vorher gelernt hat, jedenfalls die rudimentären Sachen, damit man sich irgendwie ernähren kann, wenn man im Studium ist. Ja. Annika, ich entlasse dich jetzt ins Wochenende. Ich würde nämlich gerne noch kurz Tobi rannehmen. Der hängt auch schon ewig in der Leitung. Und ich glaube, André Langenfeld kommt auch langsam hier an. Das heißt, so langsam geht die Sendung wirklich zu Ende. Oh je. Aber mach weiter so, finde ich super. Ja. Okay. Annika, dann, schönes Wochenende. Hab noch viel Spaß. Ja. Dir auch. Danke. Guten Tschüss. Nacht. Ciao. Tschüss. Und das letzte Wort, also zumindest am Telefon, funktioniert nicht jetzt, kriegt der Tobi. Hallo Tobi. Ja, hi, moin. Moin. Du bist Koch. Ja, ich bin Koch, ja. Wann hast du kochen endlich gelernt? Ich meine, der es kann, oder? Nicht genau, irgendwie so. Ja, nee, 2003 habe ich gelernt. Und wann hast du kochen gelernt? Hast du auch erst in deiner Ausbildung zum Koch das Kochen gelernt oder konntest du vorher schon kochen? Nee, das konnte ich vorher schon. Das war auch klar, dass ich, das hatte ich schon im Gefühl, ich habe zu Hause immer so als kleiner Steffke, als 10-Jähriger, habe ich gerne Frühstück gemacht und so. Und dann, dann der Mutter immer Abendbrot und ja, das ist halt. Ja, das hatte ich schon in die Wiege gelegt quasi. Meine Mutter kann nicht so gut kochen. Und da habe ich dann den Part übernommen quasi. Wo kochst du? Also kochst du im Restaurant oder in der Kantine? Ja, ich habe 10 Jahre in mehr gehobenen Gastronomien gearbeitet, in Hamburg, Sylt, Zürich. Okay. Ich habe ein paar Wanderjahre gemacht und jetzt bin ich nach Berlin gegangen erst. Also voriges Jahr war ich in Berlin, habe Lebensmitteltechnik der Schule angefangen, weil ich so ein bisschen aus der Gastronomie raus wollte. Und da habe ich das mitgekriegt, dass die Lebensmittelindustrie halt nur mit Chemie und Schwemmmitteln und Was? Schwemmmitteln? Schwemmmittel. Was macht man mit Schwemmmitteln? Ja, das sind so die E-Stoffe halt, wie du schon gesagt hast, ist halt diese Bilder und dass die Bratwurst, weiß ich nicht, 14% Fleischanteil hat und das gibt's wirklich? Ja. Nee, das Ding ist ja, du versuchst diese Würste möglichst viel Wasser drin zu binden. Habe ich dir erzählt, die Wurst war voll doppelt so dick, die ich mitgebracht habe. Macht viel mehr Sinn, also wirtschaftlich, wenn wir jetzt mal in Kapitalismus-Kriterien denken, da einfach komplett mehr Wasser reinzumachen, kannst du mehr Geld verdienen. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Und das ist halt diese ganze scheiß Lebensmittelindustrie. Das ist, wir sollten das wie die Franzosen machen. Die stecken 60%, 70% von ihrem Lohn in die Lebensmittel. Nee, so viel nicht, ne? Doch, also über 50% auf jeden Fall. Sagen wir einfach mal mehr. Mehr, wir müssen ja schon reichen, wenn wir mehr für uns. Scheißegal, wie viel Prozent, wir müssen dafür mehr Geld ausgeben, aber nicht, weil es einfach mehr kosten soll, sondern weil wir dafür mehr und besseres Zeug kriegen. Wenn du jetzt Koch bist, du bist jetzt der Letzte bei uns in der Sendung, was aus deiner Erfahrungswelt, weil du hast jetzt ja gesagt, du hast irgendwie die Industrie kennengelernt, du hast irgendwie auch das Kochen kennengelernt, was würdest du sagen, muss ich irgendwie ändern, jetzt wenn du sagen könntest, ich würde mir mal was wünschen und dann auch vielleicht einfach mal so in die Generation, die wir jetzt irgendwie gerade so sind? Ja, einfach halt sich mehr Gedanken wieder über das Lebensmittel machen. Nicht nur satt werden und billig, sondern einfach, ja, weiß ich nicht, schon Hauswirtschaft in der Schule. Ich hatte noch Hauswirtschaft in der Schule. Sowas halt ein bisschen fördern und die Lebensmittel schon auch mal Lebensmittel sein lassen und nicht alle eine wie die andere aussehen lassen, Tomaten oder so im Discounter, im Supermarkt. Sondern einfach so, dass auf den Markt gehen, so, das macht dann viel mehr Spaß einzukaufen. Wenn ich im Netto oder so oder im Penny oder keine Schleichwerbung gehe, das macht mir keinen Spaß. Das ist nur ein Durchgedrücke da und alle packen sich mit den billigen Sachen die Körbe voll und dann bist du genervt von den ganzen Honks, die im Supermarkt unterwegs sind. Und ja. Also lieber auf dem Wochenmarkt und akzeptieren, dass es eine Gurke auch mal krumm sein kann und die im Zweifel auch besser schmeckt und eine Tomate kaufen, die reif ist. Im Hintergrund Shepherds, das ist André Langenfeld, der eigentlich schon seit 13 Minuten sendet. Ja, bei mir Shepherds auch im Hintergrund. Tobi, vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank. Gerne. Und gute Nacht. Ciao. Tschüss. Ja, und ciao. So, das war der Blue Moon zum guten Essen heute Abend. Hier zu Gast war Henrik Haase. Wenn ihr den finden wollt, findet ihr ihn auf Facebook unter. Also sucht einfach auf Facebook nach dem Wurstsack. Oder auf Google, ja. Oder auf Google. Genau, einfach mal Wurstsack in eine Suchmaschine eures geringsten Misstrauens eintippen und dann den Wurstsack finden. Vielen Dank, dass du hier warst, Henrik. Das war mal wieder sehr schön. Bitte, bitte, dass ich hier sein durfte. Ich fand's toll, was ihr alles hier was ihr so als Input reingegeben habt, macht weiter. Also es geht einfach nur mit, wir müssen einfach viel mehr kochen und darüber reden und es gibt immer einfach super leckere Sachen. Ich muss Sachen einlegen lernen. Das ist eine geile, ich brauche Weggläser. Bring ich dir bei. Ich brauche Weggläser. Wir machen eine Sendung zum Thema Einlegen. Dann aber an anderer Stelle, weil wenn ich jetzt sage, der Henrik, der würde nächste Woche wieder kommen, sagt der Chef auch, du kannst mich mal. Das war der Blue Moon für diese Woche. Hier geht's gleich weiter mit André Langenfeld. Der spielt wie immer nachts Musik und redet darüber, nachdem wir über Essen geredet haben die ganze Nacht lang. Und wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am kommenden Freitag ab 22 Uhr. Denn ich bin Holger Klein und danke für eure Aufmerksamkeit. Fritz. Und das hört man.